einen wunderschönen guten Abend zur 8. Aufzeichnung unseres lustigen Spieleabends. Hallo Alex. Auf chat.möp.org. Bring mich doch durcheinander. René, du musst dich jetzt in die Ecke stellen, du gehst dich schämen. Ich dachte, du wartest auf ein Hallo, weil du so eine Pause gemacht hast. Tut mir leid. Ich schäme mich jetzt. Ich bin jetzt still. Du gehst jetzt in die Ecke stellen. Komm, red du doch. Ich bin jetzt leise. Gut. So eine rhetorische Pause. Dann haben wir dann noch den E-Pirat. Hallo. Dann haben wir dann noch ein Bärlein? Ja. Auch da. Und dann ist da noch der Angbor. Guten Abend. Ja, und wie gesagt, der René ist auch da, aber der muss sich jetzt erstmal schämen, der ist jetzt erstmal nicht da. Böse, wie ich bin. So, wir fangen mit einem Spiel an, was uns Bärlein gerade näher bringen wollte. Gummi was? Gummibauch. Bauch, nicht Baumbauch. Nee, Bauch. Okay, ja, nein, Gummibauch. Genau. Und nur in der Reihenfolge wird geantwortet. Egal, was für Fragen kommen. Okay. Da ich jetzt hier auf meiner Liste den Angbor als Menschen hinter dir aufgeschrieben haben, könnt ihr zwei das ja uns irgendwie mal vorführen? Würde ich sagen, dann fragt das Bärlein mich am besten, oder? Ja. Ja. Ja. Deine Antwort wird sein? Ja. Ja. Gut, deine Antwort wird sein ja, nein und auch Gummibauch. Machen wir das auf Zeit? Brauche ich eine Uhr? Ja. Ja, ne, dann mache ich mal noch eine Uhr. Im Chat hat noch gar keiner zu uns gefunden. Chat.möbmöb.com wäre dann der Punkt. Dann auf den unauffälligen Raum Nummer 5 hinweisen. Genau, der unauffällige Raum Nummer 5, der sich hinter diesen Pfeilen verbirgt. Ach, wenn jemand den Raum einschreibt, dann werde ich ihn wohl rüberlotsen können. So. Wie bitte? Der Chat ist sehr kompliziert. Chat.möb.com. Handy, ich benutze da ja so Programme für und so. Ach so, du bist, dann kannst du auf meiner Seite nachgucken, wie das genau funktioniert. Ich glaube, ich habe es geschafft. Du hast es geschafft, das ist schön. Ich glaube, die Stoppuhr ist weg. Upsi. Sekunde, dann suchen wir eine andere. Ja, technische Probleme gehören ja zu dem Podcast genauso wie schöne Spiele. Ja, und technische Verwirrung erst. Du brauchst eine Stoppuhr-App am besten. So, da ist auch eine Stoppuhr. Und wenn mir jetzt noch einer verraten könnte. Red doch mal einer was, wenn ich hier was suche, Mensch. Ach, wir wollten dir jetzt einfach leise beim Musikreim. Wir können auch einfach mit dem Spiel... Quatsch. Ja, wegen der Stoppuhr, Sekunde. So, jetzt habe ich's. Na denn, Bärlein, 3, 2, wie lange machen wir? Eine Minute? Eine Minute. 3, 2, 1, los geht das. Bist du eine Frau? Ja. Und bist du ein Mann? Nein. Und mit wem gehst du ins Bett? Im Gummibauch. Okay. Und ja, toll. Jetzt fällt mir nichts ein. magst du Mäuse? Ja. Und die isst du aber nicht? Nein. Was isst du denn gerne? Gummibauch. Okay. Und du hast keine Zähne mehr? Ja. Und du hast noch Haare? Nein. Was hast du denn auf dem Kopf? Gummibauch. Stopp. Okay. Gut, damit haben wir eine Runde durch. Oh, ich glaube, so für unseren Spieleabend ist das irgendwie, ist ja, nein, schwarz-weiß, glaube ich, doch besser. Sagen wir so, da irgendwie einfach nur klar ist, was man irgendwie sagen muss, muss man ja nicht mal auf die Fragen hören. Also da muss man ein bisschen betrunkener zu sein, als dass das schief gehen kann. Okay, dann trinken wir erstmal was. Genau, das ist eine gute Idee. Sehr, sehr sympathische Idee, aber... Ja, nee, dann machen wir Ja-Nein-Schwarz-Weiß. Wollte gerade sagen, ich glaube, mit der Ja-Nein-Schwarz-Weiß kommen wir besser durch. Genau. Ja, dann... Da der Ang wohl bestanden hat, darf er mich jetzt fragen und... Du darfst weder ja, nein, noch schwarz oder ja. Was sagen. Irgendjemand da, der uns eine Stoppuhr machen kann. Stoppuhr? Was soll ich denn stoppen? Wie lange? Eine Minute. Eine Minute, Sekunde. Ha, der E-Pirat. Könnte glauben, er ist technikaffin. Ach, der doch nicht. Eine Stoppuhr... Aber jetzt hier. Eine Minute, okay. Ja, hast du schon. Wann soll ich starten? Wann auch immer du möchtest, ich bin bereit. Du solltest okay, mir nur vorher Bescheid sagen. 3, 2, 1. Hallo Alex, wie war dein Tag? Gut. Und warst du heute auch wieder auf dem Platz, auf dem Pariser? Ich habe Kaffee gebracht. Hast Kaffee gebracht, das ist ja schön. Hattest du da Milch drin? Die gibt's vor Ort. Ach, die gibt's vor Ort. Also hast du quasi schwarzen Kaffee gebracht. Richtig. Schwarzen. und Tee hattest du diesmal keinen dabei? Da war mir die Thermoskanne zu wenig. Ach so, ja. Hab nur eine. Ach so, ja. Und was, also wenn du dann doch solltest Tee mitnehmen, was nimmst du da für welchen mit? Pfefferminz, Hustentee. Ginkgo-Tee hatte ich zuletzt. Es gibt Ginkgo-Tee? Hat mich auch gewundert. Mist. Und stopp. Dankeschön. Yes. Ich bin heute um 5 Meter gefasster als üblich. Sehr schön. Da ich jetzt den E-Pirat fragen müsste, kann uns der Angbau auch die Stoppuhr machen? Moment, da könnte ich bei der Gelegenheit gleich mal mein Handy noch auf sinnlos schalten. Dann habe ich noch eine kurze Verständnisfrage. Ich darf nicht ja, nein und schwarz-weiß sagen, oder? Richtig. Oh, okay. So, Moment, ich will gerade mal noch den Flugzeugmodus rein und mein Handy, das mich jetzt endlich... Nein! Hat sich dein Handy gerade in einen Bären verwandelt? Nein, mein Handy ist nur schon uralt und das ist ein bisschen langsam. Also es passt ja eigentlich gut zu mir, aber... Solange es die Sekunden originalgetreu zählt? Ja, doch, das ist Timing so, das passt alles nicht. Aus jeder zweiten Minute eine Minute gemacht. So, Moment. So, nimm... So, und dann geht der Countdown los in 3, 2, 1. Einen wunderschönen guten Tag, Herr E-Pirat. Guten Tag. Schön, dass du mitspielst. Wie fing dein Tag heute an? Ganz gut. Ich bin aufgestanden, als der Wecker geklingelt hat und habe mich dann auf den Weg zur Schule gemacht. Du hast einen digitalen Wecker? Ich habe einen digitalen Wecker. Was macht denn der für Geräusche? Der macht so... Böp, böp, böp, Geräusche. Böp, böp, böp. Sehr nervig, ja. Ha, top, yes, ich bin gut. Böp, böp, böp, gut. Dann hat jetzt der E-Pirat seine ersten minus 100 eingefangen. Haben wir eigentlich jemals zusammengezählt am Ende des Spiels? Also, so oft ich dabei war, nicht. Wir sind toll. Auch bei René. Stimmt, bei René immer minus 100. Minus Punkte. So, dann darf jetzt der E-Pirat das Bärlein-Fragen fragen. Mache ich die Stoppuhr oder macht der Angbor die nochmal? Der hat die schön machen? Gemacht. Ja, du hast die schön gemacht. Ich warte erst ab, wenn die abgelaufen ist. Dann muss ich mich auch böp, böp, böp. Okay, seid ihr soweit? Bärlein? Wir sind soweit. Ich bin auch soweit. Okay, dann geht's los in 3, 2, 1, jetzt. Hallo, ja, was machst du denn so? Ich spiele Spiele. Spielst du gerne Spiele? Ich spiele gerne Spiele. Was denn so für Spiele? Alle möglichen. Ah, okay. Auch Mensch, ärger dich nicht? Mensch, ärger dich nicht auch. Und dabei ärgerst du dich nicht? Oder? Doch. Ah, das ist aber gut. Und sonst so, das ist ein kompliziertes Spiel. Findest du nicht auch? Bitte? Ich sag, das ist ein kompliziertes Spiel, ob du das nicht auch findest. Mensch, ärgere dich nicht? So generell, dieses Schwarz-Weiß, nein, ja. Das finde ich nicht. Und. Oh, ah. Wirklich. Ich sag dir, ihr wisst, wenn die Zeit zu Ende ist. Der war gut. Hey, wer hat es auch geschafft? Yes. Was spielen wir heute eigentlich alles so Schönes? Also, ich finde, Hangman ist irgendwie immer wieder spielbar. Auf jeden Fall. Und. Ich finde es ja lustig, dass kaum einer weiß, was Hangman ist. Na geil, da gehen wir nicht hin. Ja, ich weiß, was es ist, aber sonst so, wenn ich das so sage, fragen immer alle, hä, was? Okay. kurzer Stand der Lage, ich bin schon beim dritten jetzt fertig. Also 4 Personen brauchen wir bei Schwampf und ich habe gerade schon Fragen fertig. Also wir könnten uns schon bald anfangen. Mit dem Schemen in der Ecke. Ja, ich bin schon fertig mit dem Schemen in der Ecke und ich habe tatsächlich an der Wand Fragen gefunden. Hast du auch ein spitzes Gesicht? Die stehen da. Dass du in die Ecke reinpasst. Vielleicht. Ach so, ich dachte, ich darf jetzt nicht. Nein. Ich glaube, ganz so viel sind wir dann doch noch nicht. Ach so. Okay. So lange steht, das Gesicht spitz ist. Ganz spitzes Gesicht. Also ihr könnt noch ein bisschen weitermachen und dann habe ich die Fragen fertig abgeschrieben von der Willst du denn jetzt auch Fragen gefragt werden oder willst du noch gar nicht mitmachen? Noch nicht, aber ich kann gleich mitmachen. Okay, weil du wärst jetzt quasi an der Reihe, weil alle sind durch. Wir können natürlich auch einfach dann mal im Chat rumfragen, ist eigentlich außer uns noch jemand im Chat? Ist da überhaupt? Ja, da ist die 424 auf jeden Fall. Wir machen das so, ich mach kurz Pause beim Abschreiben, ich bin jetzt wieder am Mikrofon. Ihr dürft mich gerne Fragen fragen und dann frage ich auch zurück. Okay. Wer werden jetzt dran? Das Bärlein muss jetzt den René fragen, ne? Ich will doch. Ja, das Bärlein wirst du dann jetzt den René fragen. Okay. Hat der René so lange Zeit? Ja. Ah, ja. Soll ich nochmal? Ja, mach's uns. Oh, ich mach's auch nicht. In 3, 2, 1 und los. Was bist du eigentlich, ein Mann? Richtig, ein Mann. Ein Mann, der alles kann? Na, ein Junge, der alles kann. Nein, aha. Ah, da ist er. Na, ein Junge, der alles kann. Nee, du hast Nein gesagt. Ja, das war ein Nein. Ich hab Nein gesagt. Ich hab Nein gesagt. Du hast Nein gesagt. Ich hab mir extra vorgenommen, ich sag Na. Das nimmt sich bei dem Spiel jeder vor. Shit. Nein, ich hab extra zwei Sekunden davor gedacht, jetzt sagst du ja, Na und nicht Nein. Und dann hab ich doch, shit. Du bist ja albern. Nein. Minus 100. Alberner Helge. Und gleich nochmal eine Runde in die Ecke. Nee, ich muss doch jetzt fragen. Stimmt, du musst jetzt fragen. Hinter deinem Namen steht mein Name. Oh, sehr schön. Na gut. Findest du, Menno? Ja. Angro, hast du eine Uhr für uns? Ich glaube schon. Geht los in 3, 2, 1. Hallo Alex. Hallo René. Na, wie gefällt dir so der Pariser Platz? Mit Weihnachtsbaum besonders gut. Nicht so gut, nee. Weihnachtsbaum, voll toll. Also nicht so gut. Ach so, gut, ja? Voll ja. Toll. Voll toll. Ja, ich dachte, das war vielleicht ironisch, war es nicht, ne? Nee. Aber viele Menschen, erklär mal ein bisschen, aber ganz kurz, wie viele Menschen sind da ungefähr? 20? 20 ungefähr, ne? Ist das viel? Also ich weiß nicht, waren da schon mal mehr? Da sind auch immer wieder mal mehr. Mhm. Und ist es da sehr aufregend, trinken die viel Tee? Ich kann mir vorstellen, da müssen sehr, sehr viele Leute viel Tee hinfrachten. Das Problem ist auch, der Tee wird schnell kalt. Das ist schlecht, weil die wollen ja auch warmen Tee trinken. Und warmen Kaffee. Bringst du auch Kaffee hin? Du hast vorhin zugehört? Danke! Das sollte so eine ja, aber hast du es nicht vorhin gehört? Frage sein, aber... Hat nicht funktioniert, offensichtlich. Hat nicht funktioniert. Kannst du sagen, stehst du jetzt in der Ecke und hörst nicht mal zu? Na, ich habe Gott sei Dank ein Kabel, was ungefähr 10 Meter lang ist. Sodass du auch in der Ecke stehen zuhören kannst. Richtig. Brav. Ich bin noch mal in meiner Ecke, ja? Ja, geh mal in die Ecke. So, dann bin ich jetzt mit Fragen an den E-Pirat schon wieder dran, wa? Juhu. Mal sehen, ob wir es dieses Mal besser hinbekommen. Bezweifle ich. Ja, wenn die Alex fragt, es tut mir leid. Hat der Angmo eine Uhr für uns? Hat er. In 3, 2, 1. Hallo, E-Pirat. Hallihallo. Du spielst ja heute das erste Mal mit. Hast du uns schon mal gehört? Ich habe euch noch nie gehört. Du hast uns noch nie gehört. Das heißt, wir können jetzt alles mit dir machen und du weißt gar nicht, ob das richtig und normal so ist. Natürlich. Das freut mich. Ja, weißt du, eigentlich trinken wir nach jedem Spiel jeder einen Schnaps und am Ende sind wir alle nackt. Das wusste ich nicht. Das hört man, Entschuldigung. Genau, man hört dann auch, dass wir nackt sind. Das geht in Ordnung für dich, hoffe ich. Ja klar, also kein Problem. Und dein Wecker, der macht Möb, hast du gesagt, ne? Das habe ich gesagt. Gut. Was ist denn das Nächste, was du normalerweise nach diesem Möb hörst? Jetzt sagt Möb424 im Chat, er hat ja klar gesagt. Ich habe nein, er hat gesagt. Wenn es eine Na klar war, dann zählt aber mein Na auch nicht. Das war vorhin ein Nein. Das war kein Na. Ich hab doch keine Ahnung. Ich bin wieder in meiner Ecke. Ja. Ich vertraue ja dem Möb424, aber... Ich hab's nicht hören können, weil ich hab mir irgendwie krampfhaft Fragen aus den Hirnwindungen saugen müssen. Er hat mich ja gesagt. Er hat gesagt. Ja, aber vor dem soll er wohl ein gesagt. Nein, hat er nicht. Gut, dann hat er es geschafft. Dann bleibt es bei minus 100. Und jetzt darf der E-Pirat das Bärlein wieder fragen. Okay. Dann mache ich dabei mal wieder die Uhr. Wobei mich immer noch interessiert, was es als nächstes hört. Aber egal. Ich bin ja immer noch bei der Frage, ihr zieht euch erst nachher aus? Ich dachte, wir podcasten alle nackt. Na gut, ich habe jetzt meine Uhr in 3, 2, 1 und geht los. Hallo, was isst du denn so gerne? Kartoffelpüree. Und trinkst du dazu auch was? Bitte? Ob du dazu auch was trinkst? Wasser, das ist ein sehr gesunder Ernährungsstil. Und sonst... So, oh Gott, das ist. Was trinkst du denn so für Wasser? Stilles Wasser, Mineralwasser? Stilles Wasser. Und das magst du aber voll gerne, oder? Voll gerne. Und was machst du sonst so, wenn du kein Wasser trinkst? Dann trinke ich Tee. Tee? Was denn so für Tee? Ingwertee. Ingwertee. Ja. Du bist gerade um 5 Punkte in meiner Skala gefallen. Menschen, die Ingwertee freiwillig runterschlucken können, sind mir suspekt. Ich habe es noch nie probiert. Was ist denn? Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich habe bei diesem lustigen, Veranstaltung, wo ich momentan so viele mithelfe. Bei diesem Refugee Camp das erste Mal versehentlich Ingwertee getrunken, weil ich dachte, es ist Wasser. Dummerweise habe ich mir in diesen Ingwertee auch noch einen Beutel schwarzen Tee reingehängt und das war dann ganz fürchterlich. Ach, du bist dann Ja, ich mache den Ingwer selber mit Ingwer, mit Honig, mit Schwarzpfeffer und mit Zitronensaft. Das habe ich in der Ayurveda-Kur gelernt. Das ist, klingt toll, wenn man Ingwer mag. Ich habe feststellen dürfen, Ingwer ist das Schlimmste, was ich mir geschmacklich vorstellen kann. Ach, so mit genug Honig schmeckt ja alles gut. Ah, schön. So, wo waren wir angekommen? Wir wollten den René mal fragen, ob das Gesicht jetzt schon spitz ist. Das Gesicht ist jetzt schon spitz. Aber hier fehlen noch 2x100 Punkte minus. Einmal eben, Angor eben. Und einmal bei dem René. Ach Mist, jetzt hast du das doch gemerkt. Naja, du hast angefangen, dann haben wir dich übersprungen, damit der René auch noch mit reinkommt. Und jetzt bist du. Und dann wurde ich, glaube ich, nochmal übersprungen, weil einfach nee. So. Nee, ich habe hier einmal minus 100 Punkte beim Epirat stehen und einmal nicht minus 100 Punkte. Beim Bärlein habe ich zweimal nicht minus 100 Punkte stehen, bei dir habe ich einmal nicht minus Punkte bei 100 Punkte stehen. Bei mir steht auch zweimal minus 100 Punkte und beim nicht minus 100 Punkte und beim Rennen steht einmal minus 100 Punkte. Das heißt, ihr fehlt jetzt beide noch einmal. Na gut, dann müssen wir jemand anders die Uhr machen. Weil ich muss mich jetzt total auf die Antworten konzentrieren. Das ist total toll von dir. Ich stoppe euch gerne. Ich bin total fokussiert. Ihr müsst dann trotzdem mit einem Stopp rechnen und nicht mit einem Möb, Möb, Möb, weil so schön wie dein Gerät kann ich das nicht. Ich habe aber ein tolles Möb auch hier. Was uns genau, so ein Möb passt auch. Kannst du einfach Möb machen. Ja, ich könnte dann Möb, Möb. Schöne Idee. So, und da der Angbor hinter dem Bärlein steht, hat jetzt das Bärlein den Angbor Fragen zu fragen. Okay. Na, dann geht das mal mit 3, 2, 1. Los! Was hast du heute gemacht? Ich habe heute gearbeitet. Machst du gerne arbeiten? Ich mag meine Arbeit sehr gern. Das ist schön. Was machst du denn? Ich bin Grafiker. Malst du da auch in Schwarz oder Weiß? Ich mal meistens bunt. Bunt? Ja, das dunkelbunt. Ja. Oh mein Gott! Selbst aufs Kreuz gelegt, damit hat er gut gemacht. Yes. So, und da, weil jetzt der Angbor vor dem René steht und der René ja gesagt hat, er ist schon wieder aus seiner Ecke zurück. Ja, ich bin wieder aus meiner Ecke zurück. Sehr richtig. Angbor den René fragen. Oh, da freue ich mich richtig drauf. Als da muss ich jetzt den René fragen. Ja. Richtig, sehr richtig. Ihr seid bereit? Okay. Ja. 3, 2, 1, los! René, du bist noch Schüler, ne? Richtig, ich bin noch Schüler. Du bist noch Schüler. Hauptschüler? Natürlich. Du bist Hauptschüler, ja. Das heißt ich, bin also ich bin Gymnasiast und das meinst du richtig. Ja, ja. Okay. Hört man mich noch? Ich höre dich noch. Das ist sehr schön. Aber war ein guter Versuch. Stimmt. Tja, und hast du da jetzt irgendwie schon so weit, dass du sprachlich oder irgendwie naturwissenschaftlich oder auf was hast du dich da jetzt schon spezialisiert oder bist du noch einfach so? Ich habe mich naturwissenschaftlich spezialisiert. Ich habe das Wahlfach naturwissenschaftliches Sprachersatzfach-Ding. Aha. Oh, in was? In ein naturwissenschaftlich-sprachlich-Ersatzwahlfach-Ding? Was ist denn das? Das ist einfach, da muss man auch informatisch ein bisschen begabt sein. Hab ich das schön gemacht? Besser als mein Wecker. Gut. Sympathisch. Bin ich noch dran oder wollen wir Schwamm spielen? Ne, du bist nicht mehr dran. Wir können gerne Schwamm spielen. Müssen es auch, glaube ich, rum. Ne? Also ich hab für euch vier jetzt Fragen vorbereitet. Für mich gibt es jetzt keine Fragen. Weil ja, aber du hast ja sowieso minus 100 Punkte sowieso grundsätzlich. Also dann können wir das einfach damit reinfassen. Richtig. So, wollen wir der Reihe nach anfangen? Oder beziehungsweise wir spielen jetzt Schwampf. Wer erklärt kurz die Schwampfspielregeln für die Leute? Ich glaube, Schwampf erklärt sich, wenn wir zwei zusammen Schwampf spielen. Okay, alles klar. Dann spielt man zusammen Schwampf. Braucht ihr wieder eine Stoppuhr? Nee. Ihr merkt, ich kenne Schwampf nicht. Ach, du hast Schwampf das letzte Mal auch nicht mitgespielt? Da war ich nicht dabei, glaube ich. Ah, ich kenne das auch nicht. Gut, dann erlebt ihr das jetzt und wenn ihr es hinterher nicht verstanden habt, dann erklären wir es nochmal. Ja, ich kenne es auch nicht. Gut, Alex, dann machen wir beide das jetzt mal, ja? Ja. Okay. Also, Alex, wir fangen jetzt an. Alex, was lebt im Wald und macht Kuckuck? Schwampf. Was lebt in Afrika, hat eine große Mähne und macht Roar? Na, der Kuckuck. Welchen Beruf hat Herr Gauck? Der ist Löwe. Welchen Beruf hatte Thomas Gottschalk? Der war mal Bundespräsident in dem Fall. Die wievielte Frage fehlt hier? Showmoderator? Richtig. Ich habe tatsächlich die fünfte Frage vergessen. Tut mir leid. Aber hat jetzt jeder Schwamm kapiert? Na, so einigermaßen, aber noch nicht so wirklich, muss ich sagen. Also du sagst beim ersten Mal Schwampf und beim zweiten Mal die Antwort vom ersten, bei der dritten Frage dann die Antwort vom zweiten und so weiter und so fort. Richtig. Mhm. Mein Gott. Richtig. Wir können natürlich auch noch verschärfen und die ersten zwei Antworten sind Schwampf. No! Sehr schön. Dann habe ich es jetzt geschafft, fünf Fragen zu beantworten, richtig? Richtig. Sehr schön. Wer ist jetzt dran? Dann ist jetzt der E-Pirat dran. Lieber E-Pirat, unsere letzte Frage war, die wievielte Frage fehlt hier? Schwampf. Welche Art von deinen vegetierenden Lebewesen ist der Gummibaum? Also ich will jetzt wissen, die Art. Zum Beispiel. Fünf. Welche Farbe haben Zitronen? Ich weiß nicht, ob die Frage eindeutig war. Nein, war sie nicht. Also zum Beispiel Mensch oder Stein. Pflanze. Welche Farbe hat Schnee? Oh verdammt, jetzt habe ich die Frage davor. Grün? Grün wäre nicht die richtige Antwort auf Zitronen gewesen. Ah, das kommt drauf an, in welchem Zustand. Ja, also vorher und hinterher sind sie grün. Genau. Wollen wir das jetzt noch mit Epirat zu Ende spielen? Natürlich. Okay, also die Frage war, welche Farbe haben Zitronen, hast du Pflanze gesagt? Ja, Pflanze, genau. Also, welche Farbe hat Schnee? Die hat er nicht beantwortet. Die hat damit grün beantwortet. Ja, vielleicht wollen wir noch gelb sagen. Ja, gelb, okay. Gelb. Welche Farbe, Haarfarbe hat Christian Wulff? Weiß. Wann geht die Welt unter? Grau. So, und jetzt ist dann im Prinzip der nächste dran. Was wäre dein Bärlein? Wie viele Tage hat eine Woche? Bärlein. Ja. Wie viele Augen haben Menschen? Sieben. Bösester Tag, Freitag der? Weiß ich nicht mehr, nee. Komm ich nicht mehr. Was das jetzt? Warte mal, nochmal. Warte also, mal, lass mich erstmal hinkriegen jetzt. Also die erste Antwort ist Schwampf, dann die zweite Antwort war? Die von der ersten. Die Antwort von der ersten Frage. Es geht immer so ein bisschen versetzt. Habe ich nicht richtig mitgekriegt, Nanne. Okay, wollen wir nochmal neu anfangen? Okay, einmal noch. Wie viele Tage hat eine Woche? Schwampf. Wie viele Augen haben Menschen? Schwampf. Nee. Schwampf. Sieben. Oh, ja, okay, nun habe ich das ja auch kapiert. Also wie viele Augen haben sieben? Menschen sieben. Ja, ja. Bösester Tag, Freitag der? Siebte. Nee, das ist nicht richtig. Ich komme da noch nicht ganz hinter. Tut mir leid. Es wäre einfach nur eine Zwei gewesen. Du hättest antworten müssen. Zwei, ja, natürlich mit den Augen. Ja, okay. Freitag der Zwei. Welche Farbe hat Kaffee? 13. 13. Ja, lass mal gelten. Welche Farbe hat das Licht am Ende des Tunnels? Braun. So. Also. Ja. Es fällt mir auf, bei der vierten Person habe ich sechs Fragen, aber gut, egal. Hey, mit der Höhe kriege ich da dann 150 plus Punkte. Nein, das kriegst du nicht. Oh. Ja, der Angbor, zeig uns, dass du das auch kannst. So, also, die Frage war, du hast jetzt bei mir die Fragen, die du bei den anderen vergessen hast, dann rangeschrieben. Richtig. Ich lasse dann einfach die eine aus, okay? Also, welche Farbe hat das Licht am Ende des Tunnels? Schwampf. Was kommt aus dem Wasserhahn? Weiß. Wer ist der Präsident der USA? Wasser. Wer ist unsere Bundeskanzlerin? Obama. Welchen Namen hat unsere Bundeskanzlerin? Merkel. So schnell geht das. Und dann wäre noch die Frage gewesen, was kommt vom Himmel, wenn es regnet? Aber, Herr Angelo. Yes. Oh, bitte nicht. Nee. Ja. Was steht auf der Wiese und macht Mu? Schwamm. Wie viele Tage hat die Woche? Kuh. Wann fliegen Fledermäuse? 7. Was braucht man, um eine Kerze anzuzünden? Abend. Und welches Tier hat gelbe, wuschelige Haare? Das Streichholz. Ganz genau. Schön, ich hole das auf. Puh, dein Lachen tut sehr weh in den Ohren. Ja. Ich lieb ihn gelor. Entschuldigung. Aber trotzdem. Sehr schön, sehr schön. Weiß ich auch, was der René sich zu Weihnachten wünscht. Ein Tier mit gelben, buscheligen Haaren. Ja, ein Streichhölzchen. Wir haben übrigens erwachsene Streichhölzer. Wir haben Streichhölzer mit einem halben Meter Länge. Yay. Halbes Meter. Halber Meter. Wo braucht man denn sowas? Keine Ahnung. Einen Kamin anzuzünden. Finanzamt. Den Kamin, den hat er doch aber gar nicht, oder? Doch. Wir haben Kamin, doch. Oh, was meinst du, warum wir diese Streichhölzer haben? Das ist doch lustig, wenn die Leute dann auf Fragen so antworten, als würden sie ja noch ja, nein, schwarz-weiß spielen. Genau. Ja, damit haben wir auch eine Runde Schwampf hinter uns gebracht. Dann könnten wir jetzt vielleicht immer wieder eine neue Erfahrung werden. Ja, und wenn ihr auch alle findet, dass ich irgendwie völlig schlimm klinge, dann müsst ihr mir ein neues Mikrofon. Genau, flattert mal alle die F1 Alex. Hat die F1 Alex Flatter? Dann können wir das hier gerade mal erwähnen. Natürlich hat die F1 Alex Flatter. Hatte. Aber ich kann ja was spenden. Ich könnte ja mal versuchen, ob ich so vielleicht besser klinge. Sag das mal was Lautes. Lach mal. Ein bisschen aber. Vielleicht einfach noch weiter, so. Klingt halt. Ja, dann bist du aber beim normalen Reden so leise. Also eigentlich bräuchtest du jetzt einen Kompressor. Aber ich habe aber keinen Kompressor. Und da ich die meiste Zeit brülle, ist doch alles gut. Okay. So gesehen? So, und weil der E-Pirat zwar ganz vorne in der Leiste steht, aber jetzt bestimmt noch keine Zeit hatte, sich ein hübsches Wort auszudenken, von dem er mir auch noch verraten kann, wie viele Buchstaben es hat. Ich hätte eins. Ich habe nämlich das vom letzten Mal noch sagen, übrig. Ist der Erste dran, der eins hat. Hey! Jetzt muss ich kurz zählen. Ich habe es wirklich noch vom letzten Mal da stehen. Dann müssten doch unten drunter auch schon die... Nee, das war bevor wir dieses System hatten. Wir hatten noch mal ein anderes System? Ja, weiß ich nicht. Also ich habe immer dieses System. Jetzt lass mich halt mal zählen. 17, gut. Also, wir haben 17 Buchstaben. 17 Buchstaben. 1, 2, 3, dann ja, schreiben. Mit 18. Wie bitte? Du hast eins mit 18, ja, dann nehmen wir das als nächstes. Erstmal machen wir dann jetzt aber den Angebot. Alex, machst du den ich kann Geigen? Den Geigen machen und ich kann auch noch verraten, dass der Geigen 11 Fehlerpunkte haben darf. Der mit den meisten Buchstaben gewinnt doch, oder nicht? Also ich schreibe jetzt erstmal irgendwie 17, die Zahlen von 1 bis 17 auf meinen Zettel und ihr seid still. Wenn ihr seid nicht still, erzählt was. Wollen wir dann eigentlich diesmal wieder mit Buchstabenbegrenzung machen? Also so 40 finde ich dann schon ein bisschen übertrieben. Also so 20 wäre vielleicht ein gutes Maß. Elo-Zwerg ist nicht da, alles ist gut. Ja, bei René, ich glaube, der hat da irgendwo ein Heft mit extrem langen Wörtern rumliegen. Ja, das stimmt, aber ich benutze sie einfach nicht. Sowas wie, wenn ich hier zum Beispiel Donaudampfschifffahrtsgesellschaft, Elektrizitätswerksaufsichtsratsbeamten, Chefsaktivierungskarte nehme, dann schlagt die mich. Genau, richtig. Und so wir spielen Hangman, oder? Richtig. Das Wort hat 17 Buchstaben. Ja. H-A-N-G-M-A. Hat, Hangman hat nur 7. Das hast du aber schnell rausgefunden. Ich hab's geschafft, die Zahlen von 1 bis 17 auf meinen Zettel zu schreiben. Seid ihr auch alle soweit? Ja. War da ein Nee dabei? Wie spielst du denn Hangman? Na, ich schreibe die Zahlen, so viele, also wir kriegen verraten, wie viele Buchstaben das Wort hat und dann darf einer nach dem anderen irgendwie Buchstaben raten. Der, der es hat, der da brüllt. Achso, okay, ja, dann ich ja. Wie spielst du denn Hangman? Nee, ich mache immer so Striche und schreibe mir die Zahlen darunter. Das ja, du darfst auch gerne noch Striche über die Zahlen machen, das ist dir überlassen. Ich finde, das ist ein bisschen unnötig. Natürlich, aber... Die Alex ist halt faul. Richtig. Und weil die Alex faul ist, nein, wenn der Angbor das Wort gesagt hat, dann ist der René mit dem ersten Buchstaben dran. Ah, dann nehme ich gerade mal das E. Guten Hunger. Das E wie Ewald. Das gibt's an dritter Stelle. Mhm. Dann an 11. Mhm. Und an der 14. Stelle. Hübsch. Und wo ist das N? Das N. Oh, ah, schnallt euch an. Das N ist Nordpol. Nordpol. Das N ist an 4. Stelle. Ja. An 5. Stelle. Okay. Und an der 7. Stelle. Du weißt schon, dass dann nur ein Buchstabe zwischen 3 N's ist. Ja. Gut. Wollten wir nur müssen. Also okay. Zumindest, wenn ich das richtig geschrieben habe. Gut, hat denn der E-Pirat auch einen Buchstaben für uns? Ich nehme das A. Darf ich ganz kurz, es tut mir unglaublich und unendlich leid, aber ich habe das dritte E nicht mitbekommen. Das dritte E? 14. Und danach kam nichts mehr an E, ne? Danach kam keine E's mehr. Sehr schön, dankeschön. Was war jetzt? Das A. Das A gibt's nicht. Damit hat uns der E-Pirat ein Häufchen gehäufelt. Mach ich nur für René. Hat das Bär dann denn auch einen Buchstaben für uns? I. I gibt's auch nicht. Damit hat der Pfosten sich in das Häuflein gerammt. Das I tut immer ein bisschen weh beim Durchstreichen, weil es wird dann immer zum X und das kann ich dann immer, bin ich immer zu blöd. Dann schreibst du falsch. Beim X sind die Striche diagonal. Ein I wird von oben nach unten, also senkrecht. Wärst du mir jetzt mit einer Rune gekommen, hätte ich gesagt, okay, aber nee. So, weiter. Was hättest du denn Dann, oh, ich glaube, die Bärlein ist gerade rausgeflogen. Och nö. Seid ihr wieder da, ja? Yay! So, weiter. So, ich glaube, der wer war jetzt? René, ne? Nee, oh, ich bin schon wieder. Nee, jetzt ist Bärlein dran. Ah, okay. Oder? Nee. Nee, die Bärlein hat uns ein A gesagt und das war weg. Nee, ich hatte ein I gesagt. Hat sie gesagt. Das war weg. Mensch, mein Kopf ist auch schon kaputt. Okay, dann ist doch der René dran. Ihr seid alle richtig. Ich hätte gerne ein O wie Ofenrohr. Gib es nicht. Dann wüsste ich gerne, wo das S wie Siegfried ist. Das S wie Siegfried ist an 9. Stelle. An 9. Stelle ist ein Siegfried. Das ist hübsch. Ja. Epirat? Ich nehme das F wie Friedrich. Gib es nicht. Der Balken. Es ist ganz sicher ein deutsches Wort. Mit ziemlicher Sicherheit, ja. Dann Bärlein. Dann nehme ich mal ein O. Hatten wir schon. Hatten wir schon, sorry. Ah, ich bin O, sind weg. Ja, okay. Dann nehme ich mal ein T wie Theodor. Das gibt's, und zwar an erster und an letzter Stelle. Oh. Ich habe einen Fehler übersehen. Wo habe ich einen Fehler übersehen? An letzter Stelle ist ein was? Ein T. Theodor. Ein Theo. Wir haben 4 Fehler bisher. Was? 4 Fehler. Wir haben 4 Fehler? Ja, das A, das I, das O und das F. Ja. Ach Gottchen. Ich habe den Fehler übersehen. Okay, dann ist das der 4. Gut. Dann bist du, glaube ich, auch gleich. Bärdeil, ich bin am dransten. Nee, René ist am dransten. Ich hätte jetzt das T gesagt, dann, aber dann nehme ich das U wie Ulf. Umspannwerk. Das ist auf der 6. Auf der 13. Und das war raus. Dann bin ich jetzt nicht dran. Was ist da ein U? Dann hätte ich ganz gerne ein Paula. Gib es nicht. Damit ist der Strick da, wohin soll. Nach mir ist dran der E-Pirat. Dann hätte ich gerne ein R. Ja. Das gibt's auf der zweiten Stelle. Das wusste ich. Ach nee. Schön noch. Und auf der 12. Jetzt sollte das aber langsam haben. Da steht Renuseruf. Nee, dir fehlt das T am Anfang, Alex. Ah, mir fehlt ein T am Anfang, okay. Naja, der erste ist ein T und das letzte ist ein T. Okay, dann hatte ich das dann weiter in irgendwas untergegangen. Aha. Wer hat den letzten Buchstaben von sich gegeben? Versuch mal zu lösen. Oh, okay. Aber ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber trennungsverrückt. Nee, nee, ist falsch. Ist, nee, es nicht. Nee. Ist auch kein Wort. Also. Ich hab schon mal abgesehen, ja. Von wem haben wir den letzten Buchstabe? Ich glaube, E-Pirat. Ne? Ach, die E-Pirat? Oder? Ich schon wieder. Nee, von der letzte Buchstabe, oder? Ich glaube von mir. Echt? Ja. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, der letzte aber Buchstabe war ein P, glaube ich. Nein, P gab's. War ja ich. Ja, achso, ja, stimmt, genau. Dann war ich also mit dem R und dann. Ja, das heißt, jetzt ist Bärlein dran. Gib uns einen Buchstaben, Bärlein. Nein, gib mir einen. Ah ja, dann ein G wie Golf. Ein G wie Golf. Der 8, Achtung. Ist drin und ist auf jeden Fall auf der 8. Genau. Und auf der 10. Oh. Na, jetzt habt ihr es aber nur wirklich langsam, ey. Trennungsgerührt. Trennungsgerührt. Ich glaube, der René hat schon vorher geschrien. Trennungsgerührt. Was? Kannst du es bitte? Trennungsgerührt. Nee. Trennungsgerührt. Was soll denn das sein? Das ist mit ein C und ein H. Bin ich richtig? Richtig. Dann schreibe ich mir jetzt ein Trennungsgerücht. Gerücht. Ja, ein Gerücht. Genau. Ach, wir spielen mit ohne Umlaute. Ja, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon. Naja, die Umlaute setzen sich halt zusammen. Trennungsgerührt hätte aber auch sein können, denn Trennungsgerührt, das ist aber nicht, Trennungsgerührt für ein Wort. Na, wenn jemand trennungsgerührt ist. Also ich bin gerührt, dass wir uns trennen. Ich bin gerührt, ja, dass sich das eigentlich trennt. Dann würde aber doch jetzt ein R fehlen, was er uns angesagt haben hätte müssen. Das stimmt aber. Ja, genau. Auf 15. Auf 16, ne? Ich glaube, das wäre sogar ein guter Name für die Ausgabe. Trennungsgerührt. René ist trennungsgerührt. Das merken wir uns auf jeden Fall. Ah, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich schreibe das gerade mal auf. Ja. Die Trennungsgerührtheit. Ja, natürlich. Neologismus hier. Sehr schön. Hat denn der René auch schon ein Wort für uns? Ach, ich bin danach. Naja, sonst machen wir rückwärts und laut Bärlein, weil die hat gesagt, sie hat ein Wort. Ja, machen wir rückwärts. Mache 18 Buchstaben. 1, 2, 18 Buchstaben. 18. Hat sie gesagt. Mhm. Ich bin jetzt ganz fuchsig. Ich schreibe jetzt einfach noch die 18 hinten dran und schreibe die Buchstaben unten drunter. Ha! Oh Mann. So. Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Die Alex tut es andersrum. 17, 18. Da musst du ein Fuchs sein, ne? Und nicht bloß ein Schweizer. Nee. Du weißt schon, was ich dir letztes Mal schon angedroht habe. Nein. Ach nee, das war im Privaten. Ich kann das gerne öffentlich wiederholen. Oh, gerne. Mm. Ich werde dich übers Knie legen, so ganz klassisch. Ach so, ein bisschen, oh, wie schön. Bisschen öffentlichen Druck aufbauen. Beim ersten Spielecast Spieleabend Hörer treffen. Ja, wenn, muss das dann aber dann schon live und on air sein, auf Möbmüll. Ja, das, natürlich wird das dann auch übertragen. Ja, auf Xenet. Oder Videostream, ja genau. Das finde ich gut, ein Videostream. Oh ja. Oh ja, Videos immer. Nee, Video, nee, dann bin ich raus. So, damit wir uns jetzt nicht voll dumm und dusselig quatschen. Angbo, hast du einen Buchstaben für uns? Ja, hab ich, bestimmt, ja. Doch, hab ich. Ein E. Ein E ist auch der 4, der 10, auf der 7 auch. Jetzt geht's durcheinander. Ja, Entschuldigung, 4, 7, 10. Okay. Jetzt habe ich tatsächlich unter die 7 eine 7 schreiben wollen. Ich wollte auf die 10 eine 10 schreiben. Ja, auch schön. Ich wollte hinter die 10 eine 10 schreiben. Ah, auch schön. Auf die 11 im Prinzip dann. Ja, ich habe meine Striche, ich bin nicht so verwirrt. Ich habe auch meine Striche, ich habe trotzdem auf die 11 eine 10 geschrieben. Ja, gut. Gut, aber verwirrt bin ich trotzdem. René. Ja? Zum Buchstaben für uns. Sogar ganz viele, aber ich sag trotzdem N. M oder N? N wie Norbert. Norbert. Ja, auf der 2, auf der 6, dann auf der 13 und auf der 17. Ja, rüffelt dann also raus. Wer hat denn diesen Quietschestift? Der ist ja toll. Ja, ich habe hier so ein Edding. Das ist ein bisschen. Schreibst du jetzt doch auf den Monitor? Schön. Nein, natürlich auf die Wände. Sympathisch. Wo ist denn das R, Bärlein? Bitte? Ist da irgendwo ein R? Ein R. Ein R. Ja. Auf der 5. Und also auch kein Abschluss. Auf der 11. Ja, auf der 5 und auf der 11. Memo an mich, Abflussrohr stimmt nicht. Offensichtlich. Ihr Pirat. Ich hätte gerne ein U. Ein U ist ja auf der 16. Anno. Interessante Frage. Ganz kurz, darf man Untergrund noch sagen? Live? Warum darf man nicht Untergrund sagen? Egal. Okay, wenn es keiner weiß, dann. Schön. Davon mal aber abgesehen, ist da kein Untergrund drin. Uwi, weiß ich nicht. Uwi Untergrund zum Beispiel. Hat mich interessiert, weil nationalsozialistischer Untergrund ist ja jetzt anderes Thema. Ja, das ist ja wieder was anderes. Solange du das nationalsozialistisch da vorweglässt. Ja? Ist Untergrund wunderbar. Genau. Ja, gut, okay. Kann ja auch eine Untergrundbahn sein. Ja, aber ganz ehrlich, für mich hat Untergrund wirklich jetzt inzwischen die Assoziation nationalsozialistisch, aber. Du schaust das Fernsehen. Das war kein Witz. Jetzt, das war kein darf Witz. Darf ich jetzt weiter? Darf ich? Gerne. Entschuldigung. Danke. Ich würde dann ein G nehmen. Ein G? Wie Gustav. Auf der 18. Das habe ich mir gedacht. Ich auch. So, René. Wie René. Weil du ja denken kannst, nimmst du bestimmt das N, wa, René? Ja, um die Arö nochmal aufzuschließen. Ich nehme mal ganz demokratisch, weil demokratisch fängt auch mit D an, das O. O. Das O? O, ja. Ist nicht dabei. Ist nicht dabei. Sehr schön. Ach, René hat gehäufelt. Dann nehme ich jetzt das N. Nee, das N war ja schon. Ja. Das wird Diarrhö. Aber hä? Auf der 17 ist kein N, Bärlein? Doch. Ja. Oh, dann habe ich das noch nicht mitgekriegt. Gut. Dann hätte ich gerne ein Paula. Ist nicht dabei. Schade. Dann haben wir einen Pfosten im Häuflein stecken. Mit D wie Pfosten. Genau. Die Pirat. Ich hätte gerne ein M. M wie Martha? Genau. Nein, das ist nicht dabei. Oh. Das macht den Querbalken. Dann nehme ich mal ein S wie Siegfried. Ist nicht dabei. Ist nicht dabei. Stützbalken. René? Ich muss kurz überlegen. Guten Hunger. Du isst. Das ist was anderes wie überlegen. Nein, nein, kauen fördert die Konzentration. Die ersten 8 Buchstaben weiß ich schon, aber ich komme mit dem Rest nicht klar. Ja, dann erzähl mal, dann helfen wir dir. Solltest du vielleicht den Buchstaben, der auf Position 1 ist, auswählen? Vielleicht kommt es dann ja weiter. Nee, das weiß ich ja. Ich weiß. Also, ja, aber lass es uns auch wissen. Ich vermute auf der 9 ein V. Stimmt das? Das stimmt. Das stimmt. Kommt noch irgendwo eins hin? Nein. Gut. Dann wüsste ich denn gerne, oh Gottchen, wo das I ist. Auf 1 und auf 13. Da habe ich jetzt ein N stehen. Wo gehört das eigentlich? Darf ich lösen? Nö. Auf der 12 ist das I übrigens und das heißt Internetverbindung. Genau. Internet hatte ich auch gehabt. Mit dem V kam ich dann tatsächlich weiter. Das kann dann aber gar nicht stimmen, weil ab 9 ist Ver, also 9, 10 und 11 sind Ver, dann ist dann ein Buchstabe und dann kommt ein N nach bei mir. Ja, richtig. Die 13 war falsch. Die 13 war falsch, Bärchenleinchen. Ja. Ja, da hast du uns ein N gesagt, wo eigentlich ein I sein soll. 9, 10, 11, 12, 13. Ja, sorry, das war das I. Entschuldigung, bitte. Kann ja hier kein Mensch. Genau, und dafür kriegt René jetzt 10 Gummipunkte minus. So. Ja, einfach so. Aha. Ach so, na, ja, ich sag, wenn sonst nichts ist, dann. Er hatte eigentlich im Chat neulich immer so hervorragend die Buchstaben mitgebracht. Spotto, und wo gelandet ist, weiß ich leider nicht. Spotto ist weg. Ist leider kaputt oder so. Elspotto ist kaputt. Wir könnten natürlich alle jetzt zusammen mal den Elspotto antwittern, wo er dann ist. Ich hab den aber nicht in Twitter. Naja. Wer macht weiter? Wer hat ein Wort? Hinter Bärlein steht der Name Epirat. Ah, okay. Hast denn du eine Buchstabenanzahl für uns? Sekunde. Oh Gott. Ich hätte mich ja eigentlich noch vorbereiten können in der Zwischenzeit. Ich muss nur kurz die Buchstaben zählen. Ich glaube, mir bist du schon Zeit tot. Ja. Gänsehaut. Das ist schon gruselig. Das ist fast Tafelkreide. Ja, ja. Oder so Fingernägel auf Schiefertafel. Oder Gabel auf Teller. Darf ich in der Zwischenzeit? Mein Wort hat nur 5 Buchstaben. Nee, du kommst jetzt hier nicht mitten rein. Okay, weil ich war ja eigentlich vorher schon dran. Aber wir sind hier nicht bei den Piraten, ne? Du darfst dich nicht vor Big sowieso stellen. Vor was? Kurzer Ausschnitt von der Piraten Sitzung gewesen, der im Radio läuft. Ach, Big Arne ist er, genau. 17 Buchstaben. 17. 17, ja. 17. Ich sag kann lösen, Trennungsgerücht. Gerührt. Gerührt. Das wäre jetzt die massive Betonung. 17, ne? Ja. Nicht 42? Nein. Mach ich alle noch Striche? Und nö, ich schreibe nur Zahlen auf. Damit ich gleich unter die Zahlen oder auf die Zahlen schreiben kann, wie ich das vorhin auch schon zweimal gemacht habe. Du solltest das noch irgendwie in Binär ASCII kodieren. Da wird es noch ein bisschen übersichtlicher. Ja. Ja, das können wir eigentlich auch mal machen. So hängen mit Binär ASCII. Wie wäre es? 001 001 1 001 6 001 1 1 0 oder? Das überfordert mich beim Game Mark. Mehr heute. Wie jetzt war es jetzt 001 000 oder 001 000? Oder zwischendrin halt noch eine 0 weg, wie auch immer. Wir müssen ja 4 Zahlengruppen sein. Also ja, eben, deshalb 0, 0, 0, 0, 0, 0. Schaffen wir dann eine Runde Hangman. Über 3 Stunden. Dann hat er hier also seine Tabelle. Ja, wir können nach Hause gehen. Ich bin bereit. Ach ja. Bereit, ich auch. Ich übrigens auch. Bärlein, hast du einen Buchstaben für uns? A. Das A ist auf der Nummer 6. Doch so häufig. Ja. Ah. A. Versteht ihr, da ist auch ein Ja drin. Also die Arü ist schon mal nicht. Da bleibt immer noch das Abfluss. Nee, geht doch nicht. Nee. Ich dachte, was denn 0000 Abfluss? Aber gut. René. Angbo, hast du Buchstaben für uns? Wie Ludwig. Ein was? Ein L? Ein E wie Ludwig. Ein E. Ach so. Ein L wie Ludwig. Ach so, ja. Ich dachte, das hat mich verwirrt dann. Nein, kommt nicht vor. Der Angbo hat gehäufelt. René, was willst du für einen Buchstaben haben? Ein E wie, ein E wie eBay, richtig. Okay, das E, was gibt es einmal auf der Nummer 2? Das habe ich mir gedacht. Und dann heute im Sonderangebot auf der Nummer 15. 5 E. Also E wie Emil, ne? Genau. Oder eher E wie Eis. Emil und die Detektive. Was für ein Buchstabe fehlt dir jetzt? Weil Ango hat ja gehäufelt. L wie Lurch. Lurch. Wie Ludwig. Gut. Wo ist denn der Siegfried? Der Siegfried ist auf Nummer 10. Sind doch auch so häufig. Ja. Ich raub die Zähne, ey. Was ist los? Na, du machst mich nach. Ja. Was soll denn das? S, ne? Ich schreibe nebendran das S und streich's durch und schreibe auf die Zähne 10. Ey, pass mal auf, wenn da das Leistungsschutzrecht zieht, ne? Interessante Vermutung. Berlin. Ein H wie Hotel. Ein H. Das gibt es einmal auf der Nummer 4 und auf der Nummer 8. Was soll denn das sein? Da ich ja dran bin, ne? Ich würde schon mal wissen wollen, wo das C ist. Das Cäsar. C. Das ist bestimmt auf der 3, ne? Nee. Nee? Das C ist auf der... Da ist Schule auch raus. Nummer 7. Ja, okay. Ach, genau. René, hast du einen Buchstaben für uns? Wie gesagt, wie immer viele, aber ich nehme trotzdem R wie Ruben. Das R wie Ruben ist auf der Nummer 16. Bei 16. Hier? Ach, er. Nee, sehr. Ach so, ja. Hach's eher. Aus dem E-Hach's eher. E-Hach's eher, richtig. Kann lösen. E-Hach's eher. Ich will wissen, wo das Theodor ist. Das Theodor. Das ist auf der Nummer 9. Mhm. Und auf der Nummer 17. Mhm. Hacht. Ja. Auf der 4 ist ein N, dann steht nachts. Aber da jetzt nach mir Bärlein dran ist mit Buchstaben, musst du dir das aufheben. Ein N wie Nordpol. Hacht. Das N ist auf der Nummer 5. Ja, siehst du, nachts. Sonst ja. Nichts. Weihnachtsstern. Nee. Leider nicht. Weihnachtskonzert. Richtig. Nee. Nee. Ja. Böser Junge. Wieder 10 Minuten. Oh, habe ich mir so ein tolles Wort ausgedacht. Dann zerstört. Ihr habt nicht mehr das Z erwähnt. Ihr seid so scheiße, weil Weil ich kriege ich -10 Sympathiepunkte, nur weil ich das Wort gelöst habe. Ja. Ihr seid doch Schweine. Wer hat eigentlich das letzte Wort gelöst, mal so ganz nebenbei? Das war auch ich. Echt? Ja. Schweinebacke. Hab dich lieb. Wer ist denn jetzt? Ach, nee, ich bin, oder? Nee, wenn E-Pirata sein Wort hatte, bin ich jetzt dran. Ach so. Sag mal was. Na, ich hab 9 Buchstaben, so oder so. Na, wow. Vorwärts oder rückwärts? Ja, nee, ich habe hier 2 Worte aufgeschrieben, weil ich dachte, das andere ist vielleicht länger, aber das ist nicht. Ich muss mal kurz aussetzen, so für so ein paar Minütchen. Ja, renne. Bis gleich. Tschüssen. Wenn ich jetzt gegangen wäre, hättest du renne, René. Renne, nee, dann hätte ich renne, renne gesagt. Ach so, ja. Der war voll gut. So. Dann, ja. Wer ist jetzt? Naja, ich habe 9 Buchstaben angesagt. Und dann bin ich da noch Joris am dransten. Und ich finde, dass wir auf den E-Pirat werden sollten und deswegen irgendwie alle einen Witz erzählen oder so. Darf ich anfangen? Sitzt dein Mann in der Bar? Du hast nicht mal die Antwort abgewartet. Sitzt ein Mann in der Bar. Wird er gefragt, was machst du denn? Er sagt, ich schaue Fernsehen. Wird er gefragt, was kommt denn? Er so, Fußball. Wird dann so gefragt, wer spielt denn? Sagt er, Österreich-Ungarn. Wird er gefragt, gegen wen? Gegen wen? Hä? Der wird mit jedem erzählen besser. Ich hätte jetzt gerne so ein Soundboard, wo ich jetzt lache. Könntest du das nachträglich noch machen? Also ich war gerade beim Arzt und da hat er gesagt, der Doktor, trinken Sie. Und da habe ich gesagt, auch wenn Sie einen Lütten da haben. Oder meistens nicht, weil ich alles verschütte. Ich bin wieder da. Haben Sie ein Problem mit Alkohol? Nö, nur ohne. Ja. Und weil wir ja lieb waren, haben wir jetzt alle auf dich gewartet und haben 9 Buchstaben. Wie viele Buchstaben? 9. Und wenn ihr jetzt alle 9 Striche, 9 Zahlen und sowas habt, dann darf der E-Pirat mir sagen, welchen Buchstaben er zuerst haben möchte. Ich hätte gern zuerst das A, bitte. A wie E-Pirat? Das ist leider nicht dabei. Oh. Hat jetzt ernsthaft gehofft, dass er eh sagt, hätte ich eh wie E-Pirat sagen können. Aber okay. Tja, schade. Also nicht dabei. Nee. Nicht dabei. Die MIP 424 will mit rein. Die MIP 424 will mit rein? Ich sag, sie will für den E-Pirat mitspielen, aber wir können mal zusätzlich dazu holen, wenn sie oder er oder wer auch immer das ist. Die MIP 424? Müssen wir jetzt eigentlich korrekt gendern? Nee, sie will nicht. Nee, wir sind. Ja, dann nicht. Aber. Hier schreien. So. Du kannst aber gerne mit dazukommen. Na, ist doch logisch. Also 424 ist doch die, oder? Also es ist doch nicht das 424. Also ich sag sie. Ja, ja. Es könnte auch der sein. Na, aber es ist doch auch völlig logisch, dass 424 einen weiblichen Artikel hat, oder? Warum? Na, die 1, die 2, die 3, also Zahlen sind. Na gut, sie möchte nicht. Weiberrunde. Aber ich bin noch da. Ja, eben. So, machen wir weiter. Ach, der arme René. Ich bin jetzt wieder in der Ecke, ja. Ich glaube, ungerade Zahlen sind auch weiblich. Gibt es Zahlen, die männlich sind? Der 3 zum Beispiel. Warum sollten ungerade Zahlen nicht weiblich sein? Na, guck mal, der 3, der 1, der 7 und der 9. Die sind alle 5 sind weiblich. Männlich. Ganz berühmt der Primzahl. Ja. Ihr verwirrt mich. Bärlein hat einen Buchstaben für mich. Ich verwirr mich auch. Ja, ich nehme mal das O. Das ist auf der 2. Jo. O. Der O. Da bin ich. Was dann? Den Nordpol. Der ist leider nicht dabei, somit haben wir einen Frost in dem Häuflein. Was hat er für einen Buchstaben gehabt? N. Oh. N. Nordpol nicht. Dieser Stift regt mich auf. Hm. Wer ist denn? René. O haben wir. Es sind meine 3 Lieblingsbuchstaben: O, E und N. Dann hätte ich jetzt ein P wie Pfosten. Genau wie Schreib's auf die 3. Stimmt das auch auf der 3? Ja. Ich soll es auch nicht mehr hinschreiben. Du kannst es einfach auch da hinschreiben, das ist egal. Baby. Na gut, egal. Also, wo ist denn jetzt das P? Auf der 3. Okay. Auf der 3. Nicht die. Auf die 3. Ja, stimmt. So, und jetzt wisst ihr, warum Auswärts so Schwierigkeiten haben, mit Artikel zu ordnen. Warum hat die 3 einen anderen Artikel? Nee, es steht auf der 3, aber es heißt die 3. Ach so, ja. Ist trotzdem die 3. Ich bin auch verwirrt. Ach was, wie? Cool, wir haben es geschafft, einen E-Piraten zu verwirren. Ha! Wow. Ich bin schon immer verwirrt. Nach der René ist der E-Pirat mit einem Buchstaben dran. Das. Das E-Pirat, ich bin jetzt neu drum. Okay. Das E-Pirat, möchtest du? Dann nehme ich mal das D wie das. Das D wie das ist leider nicht dabei und somit haben wir einen Querbalken liegen. Nach dem E-Pirat ist wieder das Bärlein drin. Dann nehme ich mal das A. Hatten wir schon. A und N sind nicht dabei. E und N sind nicht dabei, oder? A und N. A und N. A, N und D sind nicht dabei. Ich habe E verstanden, okay. Ich habe vergessen, das D aufzuschreiben, Entschuldigung. Also Berlin? Dann nehme ich das T wie Theodor. Welches leider auch nicht dabei ist. Und damit haben wir den Galgen schon mal komplett. Mal gucken, was wir dranhängen. Nee, ein Strick fehlt noch, dann haben wir den Galgen komplett. Haha. Gut, nach dem Berlin ist der Angbo. Ich nehme mal das Baby-Busfahrer. Das Baby-Busfahrer ist auf der 5. Au. Quietsch. Schreibe vorsichtiger. Nimm dir einen anderen Stift, verdammt, René. Ich hätte gerne ein E wie, ich sag's nicht, aber ein E bitte. Auf der 9 ist das E zu finden. Ich schreibe kein anderer Stift auf Fotopapier. Oh, warum willst du Fotopapier? Weil das ist eine Ponze, der Fotopapier von seiner Eltern so schreibt. Mein Laserdrucker kann da drauf nicht drucken und ich habe das jetzt und kann damit nichts anfangen. Ist das gutes Papier, dann schick's mir. Nee, ist nicht. Ist so billig von Aldi. Ach, na dann. Wenn es von Lidl wäre. Das von Lidl oder von Noma. Aber nee, Aldi nicht. Nee. So, René hat gerade einen Buchstaben rausgetan, wa? Nämlich E auf der 9. Genau so war das. Dann ist der E-Pirat schon wieder drin. Ach, das geht dann schnell. Dann nehme ich... dann nehme ich mal das R. Dann kannst du dir gewiss sein, dass da jetzt ein Strick hängt, weil das R fehlt. Ich versuche gerade verzweifelt, einen Wortwitz mit den 5 Buchstaben, die wir rausgestrichen haben, zu machen, aber es klappt nicht. Andere. Darnt. Was aber auch dran liegt, dass wir, glaube ich, schon 6 Buchstaben rausgestrichen haben. Oh. Nee. D-A-N-T und R. Darnt. Sagen wir so, ich habe hier tatsächlich 1, 2, 3. Ach nee, ich habe das B aus Versehen weggestrichen. Nee, passt schon. Vier Fehlerpunkte bis jetzt. 5. Ah, Gehirn, arbeitest du bitte? Welchen Buchstaben habe ich mir vergessen aufzuschreiben? D-A-R-N und T. Das T habe ich vergessen aufzuschreiben. Mensch. Ah. Wie? Wieso T? Wer hat T gesagt? Das war T wie T oder war Bärlein? Hm. Okay, dann nehmen wir alles zurück und behaupten das Gegenteil, weil T ist auf der 1. Oh. Ah, also doch. Na. Okay, wo sind dann D, A, N und R? Nirgends! Jetzt können wir aber den Rand damit bilden. Stimmt. Wer ist da jetzt schon wieder dran? Dann nehme ich mal ein I wie Ingwer. Nee, Der Ingwer macht jetzt dann tatsächlich den 5. Fehler. Da macht er aber immer, oder? Ingwer ist aber manchmal auch ganz gut. Ja, ja. Wenn man krank ist zum Beispiel. Ja, ja. Ein L wie losfahren. Ein L wie losfahren schreibst du auf die 6. Ach, losfahren. Toblerone, ah nein. Toblerone. Top, dann Leertaste Blerone. Top Florone. Top. Nein, das geht nicht. Applaus. Hey, ich bin Sachse, ich darf das. Nach dem René ist der E-Pirat dran. Ja, hätte ich gerne. Habe ich schon Buchstaben gesagt? Nee, drum sage ich ja. Nach dem René ist der E-Pirat dran. Ach so. Ich verwirr's nicht. Gerne. Dann hätte ich gerne das U wie Unterberg. Das wollte ich gerade nehmen. Schreib's auf die 7 und nimm was anderes, E-Pirat. Dann hätte ich gerne das M. Schon wieder hat der René Naturquiz. Könnte kotzen heute. René, was ziehen wir dir denn ab? Wir müssen unbedingt ganz dringend was anderes spielen. Ich möchte lösen, Topfblume. Na, der René hat gerade schon gelöst. Entschuldigung, habe ich nicht mitgekriegt. Ja, ich war auch sehr leise. Aber er hat es gesagt. Ich habe mich ein bisschen wie bei neuen Live. Ich auch, aber ich weiß nicht warum. Ja, und du bist der Mitarbeiter, René. Ich löse immer aus Versehen. An und löst, wenn keiner mehr was weiß. Rufen Sie an, gleich schlägt der Buzzer zu. Aber kurze Frage, was ist denn bitte eine Topfblume? Das ist eine Topfpflanze, eine Blume. Die Nein, oh, shit. Das, was deine Mutti auf der Fensterbank stehen hat in der Küche. Ja, ich dachte, kennt ihr das nur? Ich kennte, die Vergangenheitsform von kennen ist kennte. Das ist die zweite Vergangenheit von Kante. Ich kennte. Nein, von Kannen. Ach, von Kannen. Das sind ja. Aber dann Kannenpflanzen, das ist wieder eine andere Unterart von Topfblumen. Kannen und Kente. Aber gut, ich habe ein Wort mit 5 Buchstaben. Bin ich dran überhaupt? Du bist dann jetzt am dransten, ja. Mit Flum, du hast das Akzent vergessen auf René. Ja, stimmt. Ich habe René mit zweiten Akzent. I ein Accent Graf. Accent aigu, bitte. Ach man. Ich habe noch nicht mal Französisch und weißt du es. Ich habe 5 Buchstaben. Das ist in deinem Alter normal. Das stimmt, ich weiß. Ich muss ja langsam machen, sie wäre hier wegen Mobbing rausgeschmissen. Mobb ruhig den René, der kann das ab. Ich mobb zurück, kein Problem. So, ich würde gern wissen, wo das E ist. Möpfi 24 ist jetzt beruhigt. E gibt es nicht. Kann es ja schon mal nicht Penis sein. Ihr Pirat, willst du vielleicht eine Idee? P-Sternchen Nis wäre es dann. Dann nehme ich das S. Gibt es auch nicht. Ja, Rü ist es auch nicht. Richtig. P-S. Bärchenleinchen. Ich nehme das P wie Papa. Hatten wir schon, aber gibt es nicht. Na, hatten wir noch nicht. Wieso hatten wir das? Wir hatten E und S gehabt. E und S, ich hab P. Ja, aber E gibt's auch nicht. P und ich. E, P und S gibt es nicht. EPS gibt's schon mal nicht. Ich hätte gerne, was hätte ich denn gerne? Ein X. X gibt es auch nicht. Ja, das war ein Versuch wert. Wie schalte ich das jetzt durch? Ich hätte gerne ein Theodor. Gibt es auch nicht. Gleicher hängt er uns. Was ist denn bei 5? Ich weiß nicht, wie du das immer machst. Ich will es genauso machen wie du, weil sonst kommen wir hier durcheinander. 1, 2, 3. Ich schreibe einfach bis 11. Dann keine Ahnung. Wie was? Wie viele? Bei welchen Buchstaben kommt was an den Galgen? Ich weiß es nicht. Ach so, wir haben jetzt bis jetzt den Strick hängen. Bis jetzt den Strick hängen, okay. Mal kleines Galgen-Update. 5. E, P, S, X und T gibt es nicht. Ja, richtig. Nach mir ist der E-Pirat. Dann hätte ich gerne das A. Auf der 2. H. Und auf der 3, auf der 4 und auf der 5. Auf der 2 ist ein A. Ein A wie Arnold. Oder ein A. Arschgeige. So war es richtig. Wie Arschversohlen. Oder wie Apfel. Apfel. Symbol der Liebe. Oder wie Amor. Ja. Erlein? Ja, Adam. Ein R wie Romeo. Gibt es nicht. Rippt es nicht. Das ist ein Kopf, der hängt, wa? Devidora. Ja. Devidora gibt es auf der 4. Norbert. Auf der 3. Ipirat? Ich hätte gern das M. M wie Markus oder? Ja, ja. Michel gibt es nicht. Damit haben wir die Wirbelsäule. Eigentlich wären wir schon tot, glaube ich. Ja. Ja, meistens ist man dann schon ziemlich murks. Ja. Wer denn? Ein B wie Bertha. Oder wie Blume? Nein, gibt es nicht. Sind wir aber wirklich im Eimer. Linkes Bein. Ich setze wieder mit den Fingern an. Ja, und dann die Finger und die Augenbrauen. Ja, die kommen dann später. Brusthaare. Mir fallen gar keine Buchstaben aus dem Alphabet mehr ein. Nimm welche, die nicht im Alphabet sind. Geht auch. Von wem kam jetzt der letzte Buchstabe? Das B. Ich weiß aber nicht von wem. Von Bärlein. Ah, dann ist Angbo dran. Bärlein, ja, gab's. Ein Z wie Trommelrevolver. Z wie Trommelrevolver. Nee, gibt es nicht. Uiuiui, jetzt wird's brenzlig. Ja, das kann. Es ist, na, jetzt ich sag's. Jetzt zwei Beine und irgendwie fehlen noch zwei Arme und dann haben wir's, oder? Ja. Mist, Was? Darf ich lösen? Ist das der Name Mandy? Nein. Mandy, gib mal her. Gibt's ja nicht. M gibt es doch nicht. Also M wirklich. Gibt es doch nicht. Vielleicht bescheißt du. Dann kannst du was gibt's denn für ein. Es gibt doch keinen Buchstaben. Doch, es gibt noch einen, der. Nicht passen kann, um auf ein Wortende zu kommen. Hä? Ich wüsste gern, wo das. Siegfried, nein, das hatten wir schon, verdammt. Das, das, was passt denn da hin? Hä? Gustav! Nein, gibt es nicht. Das übrigens nur so aus Interesse, weil es sehr cool ist. Arm. Das Wort aus den Buchstaben, die es nicht gibt, heißt Gzbrmrebkst. Richtig. Nach mir ist E-Pirat. Ja, dann hätte ich. Sonst hängen wir. Was? Ja! Erfolgsruf, Mann! Kannst du mit dem Druck umgehen? Okay, dann. Ich muss kurz nachdenken. Seid ihr noch da? Ja. Nein. Oh, die seid so still auf einmal. Ist Bärlein weg? Die Spannung steigt. Nee, dann hier. Nehmt ihr auch englische Worte dann eigentlich, oder wie? Was? Also nee. Ich würde jetzt sagen, ein ja. C. Halt, ich muss aber nicht dran. E-Pirat ist dran. Ich nehme ein W. Nein, gibt's nicht. Wow! Verdammt. Du hast uns aufgehängt, E-Pirat. Handy. Fehlt Handy, noch ein A? Oh. Handy. Und das ist wirklich ein deutsches Wort, weil es Handy im Englischen nicht mal gibt. Handy gibt es im Englischen nicht. Es gibt Handy in Englisch. Nein, gibt es nicht. Nein, das gibt es nicht. Das heißt Mobile. Ja, es gibt es nicht als Telefon bezeichnet, aber es gibt doch das Wort Handy. Aber trotzdem gibt es im Deutschen als Telefon. Ja, Handyman oder so. So ein Hausmeister, das ist ein Handyman. Ja, halt handlich oder sowas ähnliches ist das, oder? Also ich habe Handy ist handlich. Handy als Telefon gibt es nicht. Nee. Richtig, Deutschen. Richtig. Im Deutschen gibt es das Wort Handy, das heißt, es ist ein deutsches Wort und damit habe ich euch besiegt. Ach, Handy, du bist böse. Deswegen kriegst du jetzt 10 Minuspunkte. 10 Sympathie-Minuspunkte, aber bitte 100.000 plus. Einfach so. Wir sollten Renés Punkte mal minus 1 nehmen. Oder so, ja, genau. Ich hätte noch ein Wort mit 19 Buchstaben. Wie wäre das? Hat die, nee. Wer hat denn jetzt das letzte Wort gesagt? Das war? Ich. Das war René. Ich hatte angefangen zu, wäre... Hattest angefangen. Und wir sind einmal durch. Das heißt, Angua wäre vor Bärlein dran. Wollen wir echt noch eine Runde machen? Hast du was Besseres als Idee? Also, wie ist das? Eine halbe Stunde Stadtland Fluss noch mit so lustigen Sachen? Ja, wir können auch noch eine halbe Stunde Stadtland Fluss mit lustigen Sachen machen. Ach, wieder von so schlechten Geografie. Ja, wir müssen ja nicht unbedingt Fluss mit reinnehmen. Den hatten wir das letzte Mal ja schon festgestellt, hat eh kaum einer. Was? Machen wir Stadtland, weiß ich nicht. Stadtland, keine Ahnung. Stadt, Land, keine Ahnung. Stadt, Land, Dingens. Stadt, Land, Ding. Dingenskirchen? Ja. Stadt, Land, Beruf oder so. Nee, aber das ist ja langweilig. Ja. Also Beruf. Schreiben wir jetzt erstmal Stadt. Auf den Beruf an. Stadt, Land. Habe ich gar keine Blätter? Ach, hier. Ach, ist die Vandale? Stadt, Land, Mordwaffe. Mord, sehr schön. Mordwaffe ist geil, ja. Stadt, Land, Mordwaffe. Stadt, Land, Mordwaffe. Zeitangabe fand ich auch immer toll. Mhm, Zeitangabe? Das ist mein Blatt aber schon zu Ende. Das musst du eins daneben legen. Aber da ist mein Tisch zu Ende. Dann musst du diese Blätter so geschickt nebeneinander drapieren, dass du sie übereinander herschieben kannst, je nachdem, wo du gerade bist. Das ist eine gute Idee. Ich hätte das quer nehmen sollen. Das wäre eine sehr sinnvolle Idee. Aber wenn du es quer nehmen kannst, dann passen auch zwei Blätter nebeneinander. Oder du könntest einfach dir eine zweite Spalte machen und könntest dann unten weiterschreiben. Auch eine hübsche Variante. Das überfordert mein Gehirn. Okay, dafür kann ich nichts. Dann muss ich so runter. Machen wir 4 oder machen wir 5? Na, 1 fehlt noch, oder? Mindestens. Anmache. Ich wäre für Anmache. Was ist denn? Anmachwort. So, oder so. Anmachwort. So Schnucki oder Bärchen. Oder Kosename. Kosename. Kosename. Ja. Aber das darf dann aber sowas Ausgefallenes sein, wie du bist mein kleines Scheißteufelchen oder so. Stinkt dir. Das stinkt dir. Okay. Gib mir Tiernamen. Eichhörnchen. Eichhörnchen. Ich muss kurz erzählen, wir haben ab und zu mal Eichhörnchen, weil wir pflegen immer Tiere, bis sie entweder tot sind oder weiterleben dürfen können. Ihr fliegt Tiere, bis sie tot sind? Das klingt irgendwie unangenehm. Wir pflegen die und wir haben ab und zu mal Eichhörnchen und die sind unglaublich süß. So kleine Baby-Eichhörnchen. Das ist nicht süß. Unser Chat ist auch lustig. Ja, unser Chat ist immer lustig. Eigentlich sollten auch alle, die uns hören, immer häufiger mal im Chat sein, weil der Chat macht Spaß. Iris Two Cats meint gerade, Schnucki oder Bärchen sind Anmachwörter. Das mein Leben lang heißt. Ja. Na, Bärchen Alex? Was denn? Schnucki, René? Ja, hier kann man noch Dinge lernen. Und jetzt kommen Buchstaben aus dem Chat, ne? Jetzt brauchen wir Buchstaben aus dem Chat, der relativ... Ich glaube, da macht der Aristocats gleich mal. Ja, Aristocats macht uns die Buchstaben. Wenn ich noch eine Rubrik... 5 ist so okay. Nein, mein Platz ist voll. Bitte. Ich hätte noch Platz für ein Wort. Ja, eine noch. Ich muss kurz weg, so für so 10 Minuten oder so. What? Nicht. In einer halben Stunde sind wir durch hier. Kann was auch immer du tun, müsst du nicht noch eine halbe Stunde warten? Ja, hier ist so ein Tier, das jault und will raus. Ich glaube nicht. Mit Reizdarm wird das Leben zum Würfelspiel. Kannst du das Tier nicht einfach rauslassen? Ich könnte es aus dem Fenster befördern, aber dann würde es etwas tief fallen. Ich hoffe, ich kann das Tier noch ein bisschen hier. Dann. Ihr hört das Tier nicht, oder? Ich höre das bisher nicht, nein. Ach, das war das, was vorhin so gequietscht hat. Das war gar nicht dein Stift. Das war mein Stift. Nein, das Tier läuft nämlich rum deshalb. Okay, dann geht das mal. Aber bei den vier Sachen bleiben jetzt. Stadt, Land, Mordwaffe und Kosenamen. Zeitangabe. Genau. Zeitangabe haben wir noch. Was also ist wir haben eine Zeitangabe? Bald. Ja. Sag dein Tier bald. Genau. Aber was gibt's denn noch für Zeitangaben außer bald? Gestern. Gleich. Morgen. Heute. Sofort. Hab dich lieb. Ah, okay. Jetzt okay. Nicht. Oder halt jetzt, wahlweise. okay. Also wir enden nach Kursenamen, da kommt jetzt nichts mehr, ne? Zeitangabe hatten wir noch. Ja. Hab ich andersrum stehen, macht ja nichts. Ach so, oh, ja. Ja, mein Blatt ist auch zu Ende. Also. Ja, wir machen jetzt die 5 noch ein paar Minuten, die wir jetzt haben. Und dann. Eine halbe Stunde haben wir noch. Dann kann das Tierchen raus. Ja. Oder warten wir? Ja, dann brauchen wir immer noch einen Stopp aus dem Chat. Von Aristocat. Was kam nach Kosename? Komm, Bärchen, gib uns mal einen Buchstaben. Zeit. Tatsächlich nur 5 Rubriken. Ja. Ich kann nur Reizdarm gerade denken, tut mir leid. ist. Ich weiß nicht, ob das eine Stadt ist, aber. Reizdarm ist auch kein Land. Nicht wirklich. Reizdarm könnte man als Kosenamen nehmen. Oder als Mordwaffe. Gibt's Kreativitätspunkte? Da gebe ich dem René jetzt eine Vorlage, hey. Stopp! Ich habe nur zwei Sachen, weil ich immer Reizdarm im Kopf habe. Hast Reizdarm im Kopf? Das ist doch unangenehm. Ja, das Tier nicht Reizdarm hat, ist alles gut. Ich sag aber nicht, wo es rauskommt. So, meine Stadt ist Regensburg. Hab ich auch. Ich hab Rügen. Das ist keine Stadt, du Schlumpf. Stadt, okay. Ich sag's euch ja, ich bin schnell unkreativ. Rügen ist keine Stadt, was ist es dann? Eine Insel. Ein Land. Ein Land? Ein Nein. Ja, Festland. Ist das jetzt echt mit der Punkteverteilung? 5, wenn man das gleiche hat wie jemand anders. Also habe ich jetzt 10, wenn man was anderes hat wie alle anderen und 20, wenn man irgendwie als einziger was hat. Okay. Ja, Rio. Rio, ja, stimmt. So, Land? Ich Russland. Ich auch. Ich auch. Ihr seid alle doof. So nochmal 5, ne? Das geht, aber ich habe Rheinland-Pfalz. Ja, das geht auch. Ja. Das haben wir immer so gemacht, das muss gelten. Er kriegt ja auch eine Botschaft von Rheinland-Pfalz oder so. Richtig. Die Ländervertretung. Meine Mordwaffe ist ein Reibeisen, auch wenn ich fast René hingeschrieben hätte. Also meine Mordwaffe ist ein Reißwolf. Auch schön. Was? Ich habe ein Rasiermesser. Ich habe nichts. Das habe ich auch. Ich habe nichts. Was ist eigentlich die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz? Rasiermesser? Rheinland oder so? Pfalz, glaube ich. Mainz. Oder? Ja. Nee, Mainz? Nee, ich weiß es nicht genau. Nee, Mainz ist. Berlin? Wer ist der du König? Ist jetzt gut. Moment auch nicht drauf. Warte mal, nee, was hast du jetzt an Mordwaffe? Du hast ein Rasiermesser? Ja, habe ich auch Rasiermesser. Gut, dann hab ich bloß 5. Meine Zeitangabe ist Renne. Was? Was ist, was? Hallo? Kannst du mich mal in Ruhe lassen? ich hab rund um die Uhr. Oh, nee, das ist gut. Ich hab nix. Ich auch nicht. Und mein Kosename ist Rosenknöspchen. Kosename ist Rosinchen. Ich habe Rumpelstilzchen. Ich glaube, deine Freundin wird dich schlagen, wenn du damit ankommst, aber gut. Probier's aus. Ich lass mal den E-Pirat erst noch vor. Für was denn? Beim Kosenamen mit R. Der will es abgucken, Achtung. Nee. Hat er keinen? Hat er nicht? Ja, meins ist Röschen. Was? Röschenhof. Wie Röschenhof. Röschenhof. Ich habe im Mehrmals angerufen bei ihrer Redaktion. So, ich glaube, ich bin der Einzige, der das nicht kennt. Du kennst Röschenhof nicht? Ich kenne Röschenhof nicht. Röschenhof. Röschenhof. Es heißt Röschenhof. Es heißt Röschenhof. Und nicht Röschenhof. Röschenhof. Röschenhof ist das! Aua. Ich bin gut, ne? Ja, dein Mikrofon macht aua, aua. Das simuliert so alte Mikros. Das ist cool. Das ist genau der Effekt, den ich haben wollte. So muss ich klingen. So, du hast noch so ein altes... So 30er-Jahre-Radio, ne? Volksempfänger. Ja, ich habe hier noch so ein ganz altes Mikrofon rumstehen. Cool, schenkst du es mir? Das klingt aber nicht gut. Das hier ja auch nicht. Besser als der Volksempfänger von... Volksempfänger sind wie bei so alten Reden und so. Das war jetzt böse. Und weil Aristocats der Einzige ist, der irgendwie uns Buchstaben geben kann, kann er sich jetzt glücklich schätzen, uns den nächsten Buchstaben geben zu dürfen. Wobei Explo Bob ist doch auch da. Ist der Bob da? Nein. Nee, Bob ist nicht da. Nee. Bob wird nur angezeigt. Ich glaube, Bob ist nicht da. Wenn alle unsere Zuhörer in den Chat kommen würden, dann wären wir sehr glücklich auf chat.möbel.com. M ist unser Buchstabe. Was, wir haben Zuhörer? Ei. Nein. Kugelschreiber ist auch noch da. Aber egal. Ja, das bin ich. Der Kugelschreiber bin ich. Ah, bist du. Was haben wir jetzt? Ein M. Ein M? M. Mhm. Wie Mutti. Es gibt bestimmt ein Land mit M. Jo. Hat ich. Oh. Bei Stadt habe ich München. Mainz. Mailand. Mainz. Mist. Mainz ist keine Stadt. Doch. Mainz ist ein Dreckloch. Ja, eben. Okay. Genauso wie Saarland auch kein Bundesland, sondern Frankreich ist. Bei Land habe ich Manila. Ich habe da jetzt Mongolei geschrieben, ich weiß hab nicht. Ich auch. Mongolei. Nein, Mongolei. Richtig. Mallorca. Hat das noch. Ich hab Mailand, aber Mailand ist kein Mallorca Land, oder? Mallorca gehört leider zu Spanien. Mallorca gehört zu Mailand? Mailand ist eine Stadt. Mailand ist eine Stadt. Das ist ja doof. Was ist jetzt mit Mongolei? Mongolei ist ein Land. Mongolei ist ein Land? Ja, natürlich. Mongolei ist ein Land. Ja. Wo ist denn das Land, bitte? Ich dachte, das gehört zu Russland. Nee, das ist oberhalb von China und war eigentlich schon eine ganze Weile eigenständig. Ja, ja. War mal in Russland. Ich hab was verpasst. Nee, was nicht, dachte ich. Doch, war mal in Russland. Oder in China, weiß ich nicht. In China oder in Russland. Die Chinesen wollten ja immer, haben dann aber eine Mauer hochziehen müssen, damit die Mongolen nicht reinkommen. Stimmt, so war das, richtig. Ja? Also es war eher andersrum, China sollte mal zur Mongolei. So meine Mordwaffe ist ein Messer. Ja, meine auch. Da bin ich nicht mehr dazu gekommen, weil der Rene zu schnell gerannt ist. Ich habe als Mordwaffe. Selbstverständlich. Ich hab Mama. Ja, fast so schön wie 10 über 10 zu schreiben. Mama. Ja. Komm jetzt deine Mutterwitze, ne? Ja. Deine Mutter ist eine Mordwaffe. Und das fehlen mir leider die letzten beiden. Hallo BML übrigens im Chat. Hallo. Nein, wir dürfen doch keine Namen sagen. Das wirkt total unprofessionell. Oh. Ich hab bei Zeitangabe mach mal hinne. Ich habe einen Kosenamen. Zeitangabe habe ich mitteleuropäische Zeit. Perlein wieder. Ich habe bei Zeitangabe Minute. Hat wer Minute? Bei Kosenamen habe ich Mäuschen. Ich auch. Ich habe Mama. Oh, ich wollte erst Mausi nehmen. Kosenamen. Was ist das denn für ein komisches Chat-Dings da? Mama ist ein Kosename, ne? Das ist Mama ist kein Kosename. Diese coole Hexe und wollt beweisen, was ihr könnt? Message Knuffi. Er sucht dringend fähige Skid-Hacker. Was ist das für ein... Das ist eine Global Message, die irgendwie über komplett Proofs geschickt wird. Also da sucht irgendwer was. Das ist gruselig. Haxo. Nee, die suchen nicht irgendwas, die suchen Haxoors. Nein, Fierx-Nullrz. Ich weiß ja nicht, das ist wie die Mutter von einem Bekannten, der auch im Skype gewesen und heißt auch meinte dann so, hey Carsten, warum heißt denn du da C4sten? Der hatte dann seinen Spitznamen weg, ne? Ja. Aber C4 ist auch gut, das macht so Bumm und so. Ja, das ist auch und davon, aber und weil wir jetzt einen zweiten im Chat haben, unseren lieben BML, darf der uns jetzt auch einen Buchstaben verraten. BML. Das erinnert mich an BWL. Ja, BWL nur andersrum. Nee, das wäre dann LMB, aber egal. Hat der BML denn einen Buchstaben für uns? Bäume? Ha! Ha! Ha wie Lübbe. Lübeck. Ha wie Lübeck, genau. Ha wie Hans. Also H. Ja. Mordwaffe. Küch. Wichtel fängt nicht mit W an. Mit B an. So. Ach, wir haben H. Au, ich hab B. Oh shit. Zählt B auch zu H? Nein. Keine Ahnung. Aber es gibt bestimmt auch ein Land mit H, verdammt. Ja, genau. Ich schreibe statt BWL Baum auf. Guck mal, Baum, ich bin fertig. So, war das ein Stopp, ja? Ja, war's. Okay, dann habe ich kein Land, schade. Ich auch nicht. Meine Stadt. Mit Land anfangen? Nee, mit Stadt. Meine Stadt ist Hannover. Meine auch. Hm, meine ab- nicht. Meine ist Hessen. Hessen ist keine Stadt, Hessen ist ein Bundesland. Ach Mann, Leute, was ist denn das? Da hab ich jetzt 10, ne? Mit Hamm. War auch schon alleine. Hamburg. Hamburg zum Beispiel. Ich mach das immer falsch. So, ja. Land hab ich Hessen. Überraschung. Ja, toll. Ich hab Holland. Holland zählt übrigens als Land. Hat jetzt jemand Hamburg gehabt? Deswegen? Ja, ging auch als Land. Warum sollte Holland nicht als Land zählen? Doch, Holland zählt als Land. Ja, sag ich ja. Denn ja, Holland ist ein Teil des Landes Niederlande. Ich dachte, Holland heißt Niederlande. Hamburg ist auch nur ein Teil davon ist Holland. Es ist so bundeslandartig. Tatsächlich, niemand hat Holland, finde ich toll. Also es hat jetzt niemand Hessen, ne? Ich hab Holland. Niemand will Hessen. Ich hab die Stadt Hessen, aber. Ich will Hessen, Hessen ist toll. So, egal. Hamburg ist ein Bundesland? Was? Ja, Epirat, was weißt du eigentlich? Was kannst du eigentlich? Na, Technik. Mehr aber auch nicht so. Ich kann mich entschuldigen. Ich hatte Geografie auf Portugiesisch. Ich kann euch sagen, wie Portugal und so bla. Ich hab Geografie auf Englisch und kann's trotzdem. So, also Land ist jetzt durch und meine Mordwaffe ist die Haustür. Ich hab Himmel. Meine ist das Hackebeil. Wie will man denn den Himmel zum Mord nutzen? Wenn einem der Himmel auf den Kopf fällt. Oder man kann jemanden aus dem Himmel so runter... Ich finde, dafür hast du 0 Punkte gekriegt. Nee, halt. Wenn wir davon ausgehen, dass es Gott gibt und ich sage mindestens eine... Nein, keine wahrscheinlich. Aber trotzdem gibt es Menschen, die religiös sind. Und deshalb sage ich, Himmel ist eine Mordwaffe. Und ich gebe mir fünf Punkte. Ich stimme dafür, dass Himmel eine Mordwaffe ist. Mist. Ja, danke schön. 5. Okay. Ja. Ich habe Hartschaum. Oh, das ist eine böse Mordwaffe. Ja. Ich habe ein Buch gelesen, da wurde jemand so umgebracht. Echt? Ja. Aber der wurde dann nicht damit erschlagen, sondern damit erstickt. Nein, der wurde mit Hartschaum an die Wand gedingst und ist dann verreckt, weil er kein Essen und so hatte. Besser so. Ich hab gedacht, den haben sie ausgeschäumt. Bärle, was hast du? Als Mordwaffe habe ich Handbeil. Auch schön. Meine Zeitangabe ist Himmel. Meine ist Hochdick. Auch gut. Meine ist Honolulu-Zeit. Ja, nein, ich hab dich lieb. Ich hab heute. Und ich hab heute nett. Ja, schnell reagiert. Nee, hatte ich vorher schon. Ja. Ich hatte ja als Erster fertig gesagt. Ja, ich habe aber auch heute vorher. Hose, Namen, was habt ihr da? Hexe. Herzchen. Hänzchen. Hasi hab ich. Hüpfer gesagt. Hüpfer. Wurz. Jemand Hasi? Nein? Gut. Hüpfer. Ach, ist das schön. Ich auch. Was Hänzchen nicht lernt, das lernt Hans heute nimmer mehr. Ja, genau. So oder so ähnlich geht der Spruch. Und weil Aristocats 2 Buchstaben durfte, darf BML jetzt auch 2 Buchstaben. BWL. BML. BL. Ich weiß jetzt auch, was er mit umdrehen meint. Wenn man das M umdreht, ist es ein W. Hey, oh, so schnell bist du nicht schlecht. Respekt. Oi. Ja, du bist direkt das W. Du hast das W bekommen. Oh, sehr schön. Mein Kind heißt. Na, geht egal. Weimar. Also W jetzt? W. Ja. Wie Weimar. Ein Land mit W. Wir sind verarschen. Nö, gibt es. Widersachsen, Baden-Württemberg. Kannst du das leise machen? Berlin. Berlin, genau. Wamburg. Bremen. Bremen klingt doch gar nicht mal schlecht. Weinland-Pfalz. Stimmt. Bei Land gibt es dann Waarland. Mhm, genau, das Waarland. Ja, das Waarland. Stopp. Oh ja. Habe ich es auch noch gekriegt. So, meine Stadt ist Wuppertal. Weimar. Meine ist Wien. Ich hätte Wanne-Eickel, aber ich glaube, es ist keine Stadt, oder? Doch. Oh, yeah. Wanne-Eickel ist eine Stadt. Was? Ist eine Stadt, die Wanne-Eickel heißt? Ich dachte, ja. Das wäre ein Name. Nein. Und ich habe Werdau. Was ist denn Werdau? Also Werdau gibt's aber. Wird so geschrieben wie im Chat. Ich habe es einfach mal reingetippt. Weil die Stadt gibt's wirklich, die ist ums Eck. Aha. Na denn, Weißrussland. Ich habe Russland, aber ich glaube, das bildet nicht. Nee, Weltwunderland? Nee. Also Westerland ist eine Stadt auf Sylt. Was ist da noch? Ich habe Westfalen. Westfalen. Das ist ja nicht mal Bundesland. Also da kommt immerhin ein Teil davon. Mordwaffe? Habe ich Wasser. Habe ich Wanne? Wassertrog. Ich habe Wackerstein. Auch schön. Wackerstein ist kreativ. Meine Zeitangabe ist wann? Ich habe Woche. Noch mehr? Meine Zeitangabe ist Weltzeit. Oh. Hat noch jemand Woche? Und mein Kosename ist Wuppi. Wuppi? Ich habe Wipfel. Ich habe Würstchen. Ich habe Wursti. Würstchen ist toll. Ach, mein Würstchen. So, tatsächlich bei allen 10 Punkte. Das macht dann 30, 35. So. War eine Proppe noch für süß. Oh. Ja. Bei S hätte ich noch Stöpsel anzubieten, aber wir haben noch kein S gehabt. So. Hast du als großen Name? Name. Kommt drauf an, wie lange es hört, sicher häufiger. Wenn jemand sehr dick ist und im Bus stecken bleibt, in der Tür hatten wir gerade heute. Also da, wo ich her bin, ist Stöpsel immer noch das Wort irgendwie für so einen Erstklässler, der Stöpsel. Ja, kurze. Ich kenne das nur so als Dingst du fürs Waschbecken, so damit das Wasser da drin bleibt. Was ist denn bitte ein Stöpsel im Waschbecken? Keine Ahnung. Ja, das ist eine. Stopp. Naja, der Stöpsel einfach. Ja, das Ding, was da das Wasser am rausfließen wird. Benutze ich auch ab sofort. Aber für mich ist das jemand, der im Bus in der Tür stecken bleibt. Was ist dann das Ding, was ihr in die Wanne reinstopft, damit das Wasser nicht rausläuft? Genau. Haut. Das ist der Stöpsel. Haut. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht heißt es bei uns auch Stöpsel, bei uns im Süden. Ich bin Südländer. Was ist eigentlich Süddeutschland? Bitte? Wo ist das? Ja, kennst du den Weißwurst-Äquator? Ja, südlich vom Weißwurst-Äquator, aber nicht in Bayern, sondern in dem anderen da. Da, wo der komische grüne Ministerpräsident ist. Der komische. Aber da gibt es doch auch immer noch zwei Sorten von Menschen. Ja, die Grünen und die anderen. Ja, nee. S21 und die anderen? Baden und Schwaben. Ach so, richtig, Baden und Schwaben. Ja, richtig, aber ich bin ja beides nicht. Auch wenn ich in Baden wohne, bin ich weder Baden noch Schwabe. Ich bin Monomer. Monomer, also aus Mannheim. Warum klingst du dann nicht so? Ich kann auch Mannheimerisch schwätzen, aber das bringt euch überhaupt nichts, weil dann versteht ihr mich nicht mehr. Mach mal bitte. Jetzt ist jemand in Speyer. Ich möchte mal mit Speyer. Ich möchte mal wieder mit Speyerer reden, weil Speyerer klingen so toll. Ja, das ist, sind aber Pfälzer, da sind wir ein bisschen aversiv. Ja, aber die singen so lustig. Du müsstest in den Speyerer Dom gehen, die Kirchenmänner da singen unglaublich lustig. Wenn du mal zuhörst. Ich muss unbedingt mal von jemandem aus Speyer eine Telefonnummer geben. Wozu gibt es Telefonbücher? Ja, das habe ich schon so versucht, einfach aus dem Telefonbuch jemanden anzurufen. Ich habe nie jemanden gehabt, der auch wirklich kann ich dir helfen. Meine Schwester und Schwager, die haben Freunde in Speyer. Der @Ebel auf Twitter kommt aus Speyer, wenn ich mich alles irrt. Okay. @Ebel. Nee, der ist aus dem Saarland. Nee, der wohnt in Saarland. Nee, der kommt aus dem Saarland, ist was anderes. Ist also tatsächlich auch Ausländer. Noch, woher deine Twitter-Kontakte kommen? Also wirklich. Ja, der ist Pfarrer, daher kenne ich den von unserer Sendung. Wir wollten mal eine Sendung über Religion machen, da dachte ich, kann man ihn einladen, aber er war Saarländer, das wollte ich dann nicht. Ja, die ganzen Randgruppen kannst du auch nicht abdecken. Das ist stimmt. Stimmt, sollte dich in Folgen nicht, dass du mich auch noch in der Öffentlichkeit. Beide schon irgendwie einen Buchstaben halten darf, jeder nochmal einen Buchstaben, dann sind wir auch schon durch, fürchte ich. Wow. Hörst du, okay, jetzt gib noch einen Buchstaben raus. Ich wäre für I wie Ingwer, aber. Ich weiß nicht, was meine Mordwaffe ist. Ich glaube, ist dein Hund schon geplatzt? Guck mal lieber noch. Nee, alles gut. Ah, ein Kuh. Ich komme eigentlich drauf, dass es ein Hund ist. China. Ja. Weil man andere Viecher selten rausbringen muss. Und Katzen? Ach nee. Die gehen aufs Katzenklo, wie mein Kater. Die gehen einfach von selbst. Kuh ist ja ein blöder Buchstabe. Findest du? Ja. Geht doch. Kuh. Ja, was denn jetzt? Ja, Kuh. Ah, Kuh. Ja, Kuh. Mhm. Also Berlein, wenn dir da eine Zeitangabe einfällt. Ich habe eine. Ich habe auch eine. Jetzt kann ich wieder meine chinesischen Namen auspacken, so. Da mir wieder kein Land einfallen wird, bin ich irgendwie nicht in der Position, Stopp zu brüllen, aber würde gerne. Tausche Mordwaffe gegen Stadt. Nix, hier wird nie getauscht. Städte hätte ich sogar zwei, aber Mordwaffe habe ich selbst. Wollen wir Quartett spielen? Schöne Idee. Die ersten zwei sind immer A und die letzten drei sind B. Ich habe B. Wer hat A? Was? Oh Gott. Popo versohlen, du weißt. Ja, ja. Aber bitte nach der Sendung, ja? Nee. Wie wir schon geklärt haben, im Livestream beim ersten Spieleabend-Hörertreffen. So, wenn mir ein Land einfallen würde, würde ich jetzt Stopp sagen, aber mir fällt keins ein. Also kein sinnvolles. Boah, Aristocats will angeben. Verrat's uns. Ja, verrat's uns. Ich glaube, keiner hat ein Land mit Kuh. Und Kuba ist es nicht. Ich habe jetzt sogar auch ein Land mit Kuh und Sprödel Stopp. So. Echt? Aber Kuba fängt nicht mit Kuh an, das weißt du? Ja, ja, ich weiß. Deswegen habe ich ja gesagt, ich habe kein sinnvolles Land. Achso. Ja, genau das. Queensland! Da wir ja beschlossen hatten, dass Bundesländer gelten. Ha! Sehr schön. Also, das heißt, dass wir 20 Punkte aufschreiben. Yay! Wollen wir mit Stadt anfangen? Ja. Quedlinburg. Habe ich auch. Ja, habe ich auch. Schade. Augenblick. Quebec. Was hast du? Du hast Quebec. Quakenbrück. Quakenbrück. Wo ist das denn? Ja. Keine Ahnung, aber gibt's. Ja, schade, dass wir keine Stadt mit F hätten, sonst hätte ich eine ganz tolle. F, wie Frankfurt. Ja. Wie Ficken in Österreich. Ja, gibt es. Das heißt Ficken. Es gibt übrigens auch eine Stadt in Deutschland, die heißt Katzenzunge. Es gibt auch Katzenloch. Es gibt auch Neuamerika. Ja, stimmt. Und es gibt Katzenellenbogen. Es gibt auch Neuamerika. Quarkstulle hätte ich bei Mordwaffe im Angebot. Quengelndes Kind. Ich habe Quecksilber. Ich habe Quellwasser. Quellwasser? Da musst du aber viel von nehmen. Wenn es genügend ist. Ich habe Querschläger, ja. Quengelndes Kind, wie gesagt. Ah, gut. Mhm. Und meine Zeitangabe ist... Sag, das ist aber eher ein Mordgrund, oder? Was hast du als Zeit? Quando. Ich hab quer über die portugiesische Uhr. Portugiesische Wort für wann? Ja. Zeitangabe, wann? Ich hab Quick. Auch schön. Ich habe Qualmzeit, so langsam kommt wieder der Nikotin. Meine Zeitangabe ist Quebec-Zeit. Ich wusste es. Aber das ist keine offizielle Zeit, sondern jetzt mal ernsthaft. Wir haben da bestimmt eine bestimmte Zeitzone, die Quebec-Zeit hat. Garantiert. So, und mein Kursename ist Qualle. Meine auch. Das ist ja nett. Meiner ist Quacksalber. Habe ich auch. Ach, shit, du bist dumm. Oh. Ich habe Quarzi. Quarzi wie Nazi? Nein, von Quarzen, von Rauchen. Ach so. Ich habe Square. Hey, bloß weil ich Sachse bin, Mensch. Ja, richtig. Das ist ein Vorurteil, ey. Hast du nicht gemerkt, die ganze Sendung? Du hast es nicht kriminelle gemerkt. Energie, woraus kriegen wir denn jetzt hier die kriminelle Energie raus? Das ist aus mir. So, und damit irgendwie BML sich nicht ganz benachteiligt fühlen muss, darf er uns den letzten Buchstaben für den Abend geben. Mal schnell machen, hey. Ja. Los, BML, schneller. Ein Buchstabe. Ein J. Bitte was? J. Jäger. Hast du die Mordwaffe schon verraten? Ein Jäger ist keine Mordwaffe. Mordwaffe. Natürlich. Nein. Wie, das ist wenn ein ich ihm 100.000 Euro sag und gib und sag, hier da im Wald nachher geht, weißt du, Freund von mir und das ist ein Tier. Dann verwechsel den mal. Mörder und kein Mordwaffe. Ja, wenn er dich auf ihn drauf fallen lässt. Ah. Fertig. Auch cool. Bei Stadt habe ich Jägern, obwohl ich nicht weiß, ob es das gibt. Das gibt es bestimmt. Jägern in Mecklenburg-Vorpommern. Gibt es? Boah, wow, sehr schön. Jäger, ich weiß. Nee, ich weiß es nicht. Ach so, ich kann mal googeln. Ich war jetzt geraten. Ich google mal schnell. Ich habe Jena. Ah. Zählt nicht. Ich habe Johannesburg. Zählt nicht, liegt im Osten. Entschuldigung. Nein, Jäger. Nee, Jägern als Stadt gibt es nicht. Leider nein. Google Maps kennt es nicht. Nein, nee. Wenn ich Jägern bei Google Maps eintippe, dann kommen irgendwelche Jagdfreunde, tralala, sowieso. Okay. Es gibt keine Stadt, die so heißt. Nehme ich an, gebe ich mir nur noch 5 Punkte. 0. Okay, für 0. Okay. Es gibt aber Jägerberg in Österreich. Ja, habe ich auch gesagt. Nein, das wollte ich nämlich sagen. Ich habe bei Land Jugoslawien. Das ist gemütlich. Ja, schreibt mal mit Y und das heißt jetzt Kroatien. Ja, aber wann schreibt man denn Jugoslawien mit Y? Da müssen wir mal beweisen. Nein, naja, seit heute Abend. Das ist ein Argument. Und wenn ich jetzt bei Land Rom sagen würde, würde es auch jeder annehmen und das Land gibt es auch nicht mehr. Also zählt Jugoslawien bitte auch. Was? Rom? Ja, Rom? Ein Land. Rom, ja. Ist ich habe Japan. Ja, doch, stimmt, es war mal ein Land. Hat doch eben recht. Es war sogar mal ein Weltreich. Richtig, also. Dankeschön. Aber nicht mit J. Nehmen. Nee, aber dachte, bei das Ärzten. Land ist das Römische Reich gewesen. Ja, ist aber auch bei R. Hätten wir Rom also nicht angenommen. So, Mutter. Aber Jugoslawien. Jagdmesser. Jagdgewehr. Jaguar. Habe ich doch nur 5. Ich habe auch Jagdgewehr. Oh. Jagestapler. Jaguar. Ach, stopp. Zeitangabe jetzt. Habe ich auch. Habe ich je. Da habe ich Japan-Zeit. Also Zeitangaben sind echt Übrigens, Jaguar ist multiple, ist sowohl ein Auto, womit man jemanden umfahren kann, als auch ein Tier, mit dem man Leute auch umfahren kann. Ja. Du kannst mit Tieren Leute umfahren, wie machst du das? Will ich jetzt nicht weiter erläutern, aber es geht. Doch, bitte, also da muss... Wo der Junge irgendwie jede Woche eine neue Schildkröte geschenkt bekommt, weil die alte tot ist. Und Mutti fragt, was machst du denn damit? Jetzt darfst du. Hab ich draufgesetzt. Ja, heiße Füßel, ne? Durchgescheuert. So, mein großer Name ist Jibbeljabbel. Was? Was ist das für ein Kurs? Kann ich das googeln? Jibbeljabbel müsste es geben. Bestimmt. Ich habe einen Kursenamen Jutta-Lein. Jutta-Lein. Am besten zu einem Marco oder so. Oh, mein Jutta-Lein. Ich habe Juppi. Oh, nee, ich werde den René immer jetzt mein Jutta-Lein nennen. Das ist nicht schön. Auf jeden Fall. Dann bist du für mich Fussel. Was? Ja, Schlampi warst du. Du wolltest sagen, ich bin doch schon Schlampi. Was willst du eigentlich? Ich war übrigens Kette. Kette. Kette. Yay. So. Dann zählen wir mal noch zusammen, wa? 10, 20, 30, 35. Nein, was? Jibbeljabbel ist ein nordisches Meckerwort. Ja und? Auch gut. Ich habe meine Punkte gar nicht aufgeschrieben. Ja gut, man sagt ja auch Scheißerchen, ne? Also von daher... Und Jibbeljabbel kann man auch jemanden nennen, Edu Jibbeljabbel, wenn der Jibbeljabbel ist. 220. 150, 60, 70, 245. Shit. Ich habe so 6, 8 bis 3 Punkte mehr oder weniger als ihr. Ich habe die nicht aufgeschrieben. Ich muss ihn rechnen, das erfordert Zeit. So, dann ziehen wir Renés 400 Punkte, die er vorhin irgendwann mal sich gewonnen hat, ab. Mhm. Einfach nur, weil er der René ist. Ja, danke schön. Aber machen die immer so. Und ich finde es auch gar nicht mehr schlimm, weil die 400 Punkte, die ich abgezogen bekomme, für jeden Punkt kriege ich nochmal 1000 dazu. Also, ist mir egal. Ja, aber mein Minus 1 am Ende. Aber ich meine, am Ende mit dem miesen Karma musst du trotzdem leben, ne? Ja, stimmt. Warte mal, 400 mal 1000 ist 400 Milliarden, also 400 Milliarden, 220 Punkte habe ich. Das ist verdammt viel mieses Karma. Dann werde ich jetzt als Ameise wiedergeboren. Wahrscheinlich nicht mal. Nee, also Pilz. Also sag mal, also, René, jetzt bildet, wenn man sich unter den Achseln nicht genug wäscht, ja? René, du machst doch gerne Schluss. Ich denke, es wird Zeit. Das hat eine Bedeutung. So, vielen Dank fürs Zuhören bei diesem Spielcast an diesem 21. Dezember 2012. Es ist Weltuntergang heute. Es ist Weltuntergang heute. Ich weiß auch nicht, eigentlich müssten wir tot sein, aber wir sind es trotzdem nicht. Ich bin glücklich, ihr auch. Heute ist übrigens der 27. Ja, Januar. Richtig, richtig. 27. Januar. Oktober. 2003. Dann, der 33. Dann schließe ich diese Versammlung hiermit. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Nächsten Dienstag um 19 Uhr hier im Spielecast auf mirp5.mirpmirp.com und im Chat auf chat.mirpmirp.com. Ist das nicht .org? Nee, das war's mal. Ach. Schönen Abend noch. Tschüss. Ja, euch auch. Tschüss.